die altehrwürdige Formel vom wissenschaftlichen Sozialismus, wissenschaftlichen Kommunismus, was auch nicht dasselbe ist, die lag schon bei den utopischen Sozialisten. Fourier, Saint-Simon und Owen haben ihre ganzheitlichen Wissenschaftsentwürfe als hochwissenschaftlich bezeichnet und sie dadurch auch versucht anzupreisen, namentlich Teilen eben der Bourgeoisie, Finanziers, Geschäftsleuten, die das dann verwirklichen sollten, weil es so wissenschaftlich ist und eine Weltbeglückung darstellt, weil sie auf wissenschaftlichen Grundlagen beruht, etwa die Phalansterien, die Großkommunen von Fourier. Also die verstanden sich schon, obwohl sie immer als utopischen Sozialismus und Kommunismus, als utopischer Kommunismus gelabelt worden sind, als hochwissenschaftlich. Und es war eine Not für diejenigen, die die Theorie nun in einem modernen Sinne auf wissenschaftliche Füße stellen wollten, auch von der Aufklärung her kommend, wie die utopischen Sozialisten, sich nun gegenüber diesem utopischen dieser Wissenschaftssysteme abzugrenzen und zu begründen, warum sie nun die wissenschaftlichen sind, was ich alles in Engels bekannten Titel, das war für ganze Generationen der erste Zugang zur Theoriebildung von Marx und Engels gewesen, nämlich der Titel Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, wo das so linear evolutionär dargestellt wird, periodisiert wird im utopischen und im wissenschaftlichen Sozialismus. Das stimmt aber so nicht. Der Übergang zu dem, was Marx und namentlich Engels als wissenschaftlich verstanden, konnte nie so recht begründet werden. Und er hat Marx abgelehnt, diese Theoriebildung, die sich in der Kritik der politischen Ökonomie und von daher aller Bereiche der bestehenden Gesellschaft und der Vorgeschichte dieser Gesellschaft niederschlug, diese Theoriebildung als ausgerechnet wissenschaftlich jetzt zu bezeichnen, weil es sozusagen eine Tautologie wäre. Das verstünde sich von selbst in dem Maße, wie eben eine Art Erfahrungsreife in dem geschichtlichen Praxisprozess von Seiten der Proletarisierten. Damals war ja der erste große Proletarisierungsschub sichtbar, vormärz, auch in Deutschland, dass die erstmal den Ausdruck, den theoretischen Ausdruck finden müssen für das, was sie sind und was sie tun. Und zwar in Richtung, die Formel war eher die, oder die Formel bleibt eigentlich auch die, dass Kommunismus nicht irgendeine Utopie oder irgendeine Wissenschaft ist, sondern dass Kommunismus die wirkliche Bewegung ist, die den bestehenden Zustand aufhebt, und zwar eine Tendenz und eine wirkliche und praktische Tendenz. Und das könne sich eigentlich nur in dem Maße, wie es eine adäquate Ausdrucksform in alles Theorie und in der Theorie der Proletarisierten selbst und natürlich auch Intellektueller, auch in allen Klassen intellektuell tätiger, wissenschaftlich und theoretisch tätiger Menschen findet, kann es seit dieser Ausdrucksform eben nur graduell als eine wissenschaftliche zeitigen. Und das ist also selbst ein Prozess, die Wissenschaftlichkeit einer solchen Theoriebildung. Das war eigentlich die marxische Auffassung, deswegen hat er immer abgewehrt, Engels Formel vom wissenschaftlichen versus dem utopischen Sozialismus oder nicht wissenschaftlichen mitzumachen, hat das nur sehr widerstrebend ein, zwei Mal auch so begründet und hat es dann immer so begründet, dass, ja, was war eigentlich sein Punkt dabei, wann hat er mal drauf gekriegt, über Proudhon zum Beispiel hat er das sehr stark gemacht, in das Elend der Philosophie, diese Proudhon-Kritik, dass die Wissenschaft auf jeden Fall nicht darin bestehen könne, Hegels Wissenschaft der Logik, so der Titel von Hegels Gipfel der Ausarbeitung einer kategorialen, begrifflichen Erfassung der Totalität der Geschichte und der Gesellschaft bis dahin, dass die Wissenschaft der Logik als ein geschlossenes System einer, ja, letzten Endes dann auch dadurch geschlossen erfassten Geschichte, eine Geschichte im A und O, ja, ein Ende der Geschichte dazugehörig, und so war das bei Hegel noch gedacht, wenn auch nicht so glatt gedacht, dass das halt aufgebrochen werden müsse als ein System, meinte Marx und begründete Marx gegenüber Proudhon, während er Proudhon vorwarf, dass er gerade ein ungeheures Aufhebens machte von der Übertragung der Hegelschen Wissenschaft der Logik, also eines Wissenschaftssystems und Systems wissenschaftlicher Erklärung der Geschichte und der Welt auf die Gesellschaft und auf die Veränderung der Gesellschaft, auf Proudhon, weiß nicht, ob der überhaupt von Revolution gesprochen hat, aber eben die sozialistische Gesellschaft, die müsste eben, die sei bei Proudhon durch perfekte wissenschaftliche Vorab-Erschließung überhaupt erst möglich. Und das hat Marx kritisiert, diese Auffassung. Und damit hat Marx schon mal diese Dualität von Wissenschaft und ihrem Gegenstand, ihrem Erkenntnisgegenstand, letzten Endes die menschliche Geschichte, diese Dualität ein Stück weit aufgebrochen. So, also ob die, also in Proudhons Auffassung, also einer Vollendung dieser Vorstellung, als ob die Wissenschaft vor der Wissenschaft, als ob die Wissenschaft vor dem Handeln, vor der Praxis selber fertig ausgearbeitet sein könne und man dann erst und dann auch so richtig die Praxis und die praktische Umwälzung der Gesellschaft bewerkstelligen könne, wenn man so eine Wissenschaft sozusagen im Säckel hat. Das hat Marx aufgebrochen. Es war auf der Linie der Hegel-Kritik von Marx, dass auch diese Proudhon-Kritik damit alle Vorstellungen von einer Geschlossenheit der Wissenschaft systemisch, kategorial eigentlich erledigt hat, proklamiert hat, diese Erledigung. Und gleichzeitig aber, das ist der zweite Punkt, aufzuheben versucht hat. Das heißt, an dem Anspruch, an dem ungeheuren Anspruch Hegels, in einer Wissenschaft der Logik kategorial die Totalität der Geschichte zu erfassen, auch wiederum festhielt. Dieser Anspruch könne nur darin bestehen, dass die Totalität der Welt nicht als eine geschlossene, eben spekulativ, das heißt, sich die Begriffe in sich spiegeln und die Kategorien aus ihrem anderen jeweils als Reflexionsbestimmungssystem hervorgehende Totalität, sondern als eine nicht spekulative, als eine Praxistheorie nur weitergetrieben werden könne. Also dieser Anspruch, der kann nur in der Praxis selber auch falsifiziert und verifiziert werden, jeweils in concreto. So ungefähr grob die Marx'sche Loslösung. Also ob eine Hypothese, die man theoretisch aufgestellt hat, auch stimmt, erweist sich in der Praxis, ob sie falsch ist oder ob sie richtig ist, das wäre dann mit falsifiziert und verifiziert. Wir kommen da noch drauf mit Popper und so, weil das ein Riesending ist bei auch dem Versuch der Erledigung des Kommunismus als Theorie und als Praxis von einem Standpunkt, der sagt, das ist ja überhaupt nicht wissenschaftlich, das ist ja eine Vergewaltigung jedes wissenschaftlichen Anspruchs. Im 20. Jahrhundert war dann diese These sehr mächtig geworden, hat sozusagen die sozialdemokratische, gerade die deutsche Sozialdemokratie, auch nochmal sehr beeinflusst. Helmut Schmidt zum Beispiel, Kanzler Helmut Schmidt war ein expliziter Popper-Anhänger und so auch viele andere. Darauf werden wir noch kommen. Ich habe schon wieder zu lange geredet, bloß an diesen einen Punkt, der mich eigentlich natürlich am meisten interessiert, wenn man eine revolutionäre Wissenschaftsauffassung irgendwie begründen will. Warum ist es dann überhaupt legitim, ein so veraltetes, aus dem utopischen Denken und aus der hegelischen spekulativen Logik herkommendes Wissenschaftsgerüst überhaupt noch mitzuschleppen? Oder übrig sich das und redet man einfach von Theorien? Diese Frage wollte ich nur aufwerfen, entlang dem Dilemma, in dem Marx und Engels jeweils verschiedene Richtungen gehend, ja, Engels eben für so eine Ausarbeitung der Wissenschaft bis zur Dialektik Natur, ja, noch sehr auf hegelischen Faden, obwohl er sich davon loszureißen versucht und auch seine Hegel-Kritik sehr klug entwickelt hat, aber das war immer noch verpflichtet, dieser Einsicht in die Notwendigkeit der geschichtlichen Totalität, die man in den Begriffen widerspiegelt und tatsächlich dann in bewusste Praxis umsetzt. Das Ganze ist bei Marx und bei Engels auch aufs Engste ein Naturbegriff verpflichtet, der eine Interferenz mit dem Gesellschaftsbegriff und der Vorstellung von Gesellschaft bildet, und zwar zu Recht. Es ist sehr oft bestritten und angegriffen worden, dass Marx immer wieder bei der Begründung von dem, was er als wissenschaftliche Kritik ansieht, als bei der Kritik der politischen Ökonomie, schon im Vorwort von Kapital Band 1 zur Kritik der politischen Ökonomie begründet er es so, hier in diesem Band 1 wird bereits das Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft quasi in seinem naturgemäßen und naturgesetzlichen Gang erfasst, beschrieben von mir, ja, und damit auch die Grundstruktur dieses naturhaften Geschichtsprozesses selber, wie er sich vollzieht in der bürgerlichen Produktionsepoche, und darauf gründet er sozusagen in Analogie zu Darwin, was Darwin über die naturgeschichtlichen Evolutionen und Revolutionen herausgebracht hatte, zeitgleich, was alles beeindruckt hatte, also unter Berufung auf die naturwissenschaftlichen Revolutionen seiner Zeit. Es wären auch andere zu nennen, die Engels vor allem dann nochmal gewürdigt und untersucht hat, die er angeknüpft hat später mit Dialektik der Natur. Da hat Marx also sich genau auf diesen Naturbegriff in einer gewissen Analogie, nicht in einer Übertragung, er hat sich gegen diesen Sozialdarwinismus explizit gewandt, hat ihn auch auseinandergenommen, aber in einer Analogie und mehr als Analogie zu, ich will nicht sagen in Analogie Schlüssen, das wäre falsch gewesen, aber in einer sehr starken Analogisierung von Natur und Gesellschaft, die ihr Recht hat, aber das Problem aufwirft, also ihr Recht hat, wenn wir sehen, jetzt zur Zeit, während wir hier sitzen, Tee trinken und uns dann beschäftigen können, das Privileg genießen, hier Theorie zu, ohne Bezahlung Theorie zu machen, einen Moment lang, da verrecken jetzt, ich glaube, 800.000 Leute in dem Gebirge von Kaschmir, unzugängliche, also dieses Naturwüchsige eines gesellschaftlichen einer gesellschaftlichen Produktionsweise springt in die Augen und ist eigentlich nicht besser, sondern schlimmer geworden. Ein schreiender Widerspruch zu den technologischen Möglichkeiten, den Vernetzungsmöglichkeiten der Gattung. Riesenteile werden da vernichtet oder man lässt sich krepieren, man spricht noch nicht einmal mehr davon. Da zeigt sich sinnfällig evident die Naturwüchsigkeit der modernsten Gesellschaft ja nach wie vor. Insofern ist das voll berechtigt, diese Analogie immer wieder beizubehalten zwischen Natur, Naturwüchsigkeit, blindem Naturprozess, Naturgesetzmäßigkeiten und gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Das Analogie macht Marx bewusst auf und er hält sie bewusst bis zuletzt ein. Immer sich dem Vorwurf aussetzen, dass er ja naturwissenschaftliche Methoden auf Gesellschaftliches anwendet. Genau das tut er nicht, sondern an derselben Stelle stellt er fest, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen meiner wissenschaftlichen Methode oder der notwendigen, der einzig, so sagt er gerne, wissenschaftlichen Methode bei Untersuchung von gesellschaftlichen und geschichtlichen Prozessen in der Menschengeschichte, nicht in der Naturgeschichte. Das ist einfach der Unterschied, dass die Naturwissenschaft mit dem Reagenzglas, mit dem Mikroskop und wie heißt es, dem ja, ich wollte erst den griechischen Namen dafür, gerade im Fall Teleskop, und so weiter, direkte experimentieren kann und dann ist eben das Falsifizierungskriterium, dass im Experiment sich das nicht bewahrheitet, was als Hypothese aufgestellt worden ist, sich nicht reproduzieren lässt, ja, künstlich reproduziert ist. Genau das ist in der gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Analyse nicht möglich und was das Wissenschaftliche der gesellschaftlichen Theorie, das Bildung ausmacht, das ist halt lediglich das Instrumentarium, kann man ganz einfach sagen, Marx, nämlich die Abstraktion, die Kraft der Abstraktion und das heißt nichts anderes als die von Hegel spekulativ, logisch auf die Ideen und Kategorien, Weltgeist und so weiter, die Arbeit des Begriffs beschränkte Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung, zwischen Substanz und Akzidenzien, ja, wo dann zu erinnern wäre, wie das überhaupt nicht substanzialistisch ist, wie dann heute immer so gesagt wird, wenn jemand das Wort Substanz überhaupt mal in den Mund nimmt oder wenn jemand die Substanz, die Arbeit als Substanz des Wertes und sowas erinnert, ja, dann ist er gleich ein Substanzialist. Und für Hegel, Marx und diese Höhe der wissenschaftlichen, spekulativ-wissenschaftlichen Theoriebildung ist genau Substanz einfach, in den hegelischen Worten, die absolute Formtätigkeit. Und diese historische, wirkliche, praktische, absolute, ständige Formtätigkeit, wie sich das eine in sein anderes tendenziell und dann wirklich verwandelt oder in etwas anderes umschlägt, das lässt sich nur durch die Abstraktion zwischen Wesen, das muss man dann eben jetzt auch bekommen, was das sein soll, und Erscheinungsformen jeweils historisch konkret heraus. Also das ist für Marx das Postulat von wissenschaftlich herangeht, weil er auf Schritt und Tritt in der Kritik der politischen Ökonomie bringt er Fußnoten an, bringt er Verweise an und sagt, ja, wenn einfach Erscheinung und Wesen zusammenfielen, etwa die Preise am Markt, die Kostenpreise und diese ganzen Preis-Angebots-Nachfrage-Bewegungen, denen alles vor Augen tritt, in denen alles passiert, ja, wenn darin die ganze Wirklichkeit, die Totalität der Gesellschaft, der globalen Produktionsweise des Weltmarktes aufgehen würde, ja, und da nicht eine zugrunde liegende, durch Abstraktion erkennbare Wertbildung aufgrund der Form der gesellschaftlichen Arbeit, der hochvergesellschaftlichen Arbeit stattfinden würde, wozu dann überhaupt eine Wissenschaft? Das ist eigentlich der ganze Streit um Wissenschaftlichkeit oder um Wissenschaft in dem strengen Sinne oder Vulgärwissenschaft, wie Marx es nennt. Jetzt habe ich schon wieder, deswegen wegen dem einen Punkt schon wieder, also muss ich jetzt innehalten und ich denke, vielleicht ist es für dich ein Ansatzpunkt, weil so Stichworte mit Natur ist mir vor allem wegen dem Bogen zu Foucault sehr wichtig. Da kommen wir vielleicht am Schluss zu Foucault auch hin, der mit der Biomacht, mit der und so weiter, also auch diesen Naturbegriff wieder revitalisiert hat. So. Gut. Also, ich habe mir nur etwas bescheidener vorgenommen, rauszukriegen, ob man überhaupt Wissenschaft kritisieren kann. Jetzt fragt man sich natürlich zuerst, was ist an ihr kritisierenswert? Im ersten Schritt, da geht man ja vielleicht noch mit dicken Naslöchern und atemfroh rein und sagt, jetzt erfahre ich endlich mal, wie alles ist. Und nach einer gewissen Zeit, jedenfalls war es bei mir so, und ich fürchte, es ist auch heute noch nicht anders, tritt so eine Art von Effekt auf, wie von diesen schwarzen Fliegen, die immer an die Fensterscheibe donnern. Das heißt, man fragt, warum ist das so? Dann kommt man auf die sogenannten Prämissen oder Axiome, die jede Wissenschaft bestimmen. Also erinnert euch vielleicht noch beim Euklid, man darf nicht fragen, es gibt halt am Schluss Sätze, die Parallelen schneiden sich oder schneiden sich nicht und so weiter. Und alle Wissenschaften sind im Grund so konstruiert, dass es gewisse Obersätze gibt, die einfach die Grundlage sind. Ihr seht es am besten daran, dass man ja im Grund beliebige neue Wissenschaften erzeugen kann. Zum Beispiel Politik als Wissenschaft ist im Grund in Deutschland erst nach 1945 aufgekommen. Man hat es einfach ausgeschnitten wie ein neues Tortenstück aus Geschichte, aus Soziologie, die es auch nur ansatzweise gab und so weiter. Oder denkt mal Sport. Mindestens 3000 Jahre lang gab es Trainer, gab es Fechtlehrer, gab es Tanzlehrer, gab es Reitlehrer, die ihre Leute wunderbar die Sache beigebracht haben. Ohne, dass sie selber sich als Wissenschaftler gesehen haben. Erst, ich glaube auch erst so in den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert, ist Sport plötzlich auch eine Einzelwissenschaft geworden, mit Anschluss an andere, ohne dass sich wesentlich jetzt die Leistungen dadurch verändert hätten. Also damit will ich nur darauf raus, dass offensichtlich das Unbehagen in der Einzelwissenschaft in uns dann entsteht, wenn wir fragen, warum ist das so? Und dann kriegt man halt gesagt, naja, jetzt, das ist halt die Einteilung der Sache. Oder als Gegenargument, man stellt eine allgemeine Frage, Entschuldigung, das ist keine politische Frage, das ist eine ästhetische Frage. Das heißt, von einem Gebiet wird man dauernd zum anderen verwiesen, ohne überhaupt zu einer Ganzheit zu kommen, ohne zu einer Vorstellung zu kommen, wie eigentlich der reale Lebenszusammenhang ist. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, oder ob man zu meiner Anfangsstudienzeit, das ist jetzt über ein halbes Jahrhundert her, war es so, dass man eigentlich nicht durch die Sache so belästigt war, es gibt keine Bücher, es gibt keinen Platz und so weiter, sondern wir konnten noch unter relativ friedlichen Umständen studieren, nur selbst da ist man auf die inneren Grenzen gestoßen, eben dieses merkwürdige Gefühl, man trotzt dauernd mit dem Kopf gegen eine Mauer, die man zunächst nicht durchbrechen kann. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr in der Schule oder früher nicht auch immer diesen fächerverbindenden Unterricht gehabt habt. Gibt es denn noch? Seit 40 Jahren lang, wie ich Referendar angefangen habe, wollten sie die Fächer verbinden, weil sie alle gemerkt haben, es ist ein bisschen komisch, wenn man in der ersten Stunde Mathematik hat, in der zweiten Deutsch, in der dritten weiß Gott was, ohne dass sich das irgendwie zusammensetzt. Weil das ein Mensch ist, soll es ja zusammengesetzt werden. Und ratet mal, was in den 40 Jahren rausgekommen ist. Wenn man nicht selber zwei Fächer hatte, wie ich, Deutsch und Geschichte, ist es nie gelungen, dass auch je nur ein einziges Mal eine halbwegs sinnvolle Verbindung war. Im günstigsten Fall hat einer gesagt, wie erklärt man es biologisch, zum Beispiel die Beisemmung vom Wolf, und der andere kam, wie erklärt man es moralisch, dass man nicht gern Kinder verhaut. Aber das ist eigentlich keine Einheit gewesen, sondern es war wie ein Kaleidoskop zwei Blicke. Von da aus gesehen gibt es, glaube ich, von Natur aus eine Art Unbehagen, was überhaupt zur Kritik geführt hat, ohne dass ich jetzt sagen wollte, gleich von Anfang, das wäre bürgerliche Wissenschaft, das können wir noch gar nicht wissen, ob es so bürgerlich ist, sondern man sagt nur, ich sage jetzt nochmal bestehende Wissenschaft. Und da möchte ich behaupten, ohne Christoph jetzt direkt zu widersprechen, dass der überlieferte Marxismus, zumindest wie wir ihn so in den DDR-Lehrbüchern und so, aber auch hier kennengelernt hatten, leider Gottes genau dieselbe Erscheinungsform von der ganz gewöhnlichen Wissenschaft aufgewiesen hat. Und zwar in dem Sinn, dass wirklich viele sagen konnten, ja, das ist doch klar bewiesen, die Sache des Sozialismus wird so fortschreiten wie die Kenntnis vom Elektrischen, eines Tages ist soweit. Also wie die Christoph vorher gesagt hat, man sagt im Marxismus, genau wie sagen wir in der Entwicklung der Naturwissenschaft, eine aufsteigende Linie, wo zwar die Leute noch ein bisschen blöd sind, aber eines Tages, klopf, klopf, Hämmerchen, im Kopf erwacht ein Dämmerchen, schon sagen alle, ist doch klar. So, die Erfahrungen, die man im Ende des letzten, also eigentlich seit der Zeit gemacht hat, nämlich, dass es dauernd Erscheinungsformen gab, die überhaupt nicht diese aufsteigende Linie passten, zeigt, dass dieser ganze wissenschaftlich begründete Fortschrittsglaube in die Irre führte. Auschwitz hätte es zum Beispiel nicht geben können, wenn es einfach nur nach den Voraussagen von Marx gewesen wäre. Die sich sozialistisch nennenden Staaten hätten nicht sang- und klanglos in den traurigsten und unwürdigsten Umständen untergehen können und so weiter. Also mit anderen Worten, durch reale Erfahrungen sehen wir, dass offensichtlich diese Art von aufsteigender Linie, erst hat keiner ans elektrisch geglaubt, heute drückt jeder auf den Knopf und es ist selbstverständlich, dass das nicht geben kann. Und das Beklemmende vom alten Marxismus in dieser Vortragsform war, dass er einem eben, wie gesagt, genau dieselbe Vorstellung gegeben hat, es gibt eigentlich nichts Neues. Umgekehrt, so eine Art von Siegesgewissheit, wir wissen ja, Marx hat uns die Sache vorgemacht, wir haben Recht. Und wie Benjamin mal sagt, das hat der Arbeiterklasse vielleicht am meisten das Knick gebrochen oder die Sehnen durchschnitten, dass sie dauernd gemeint haben, sie sind auf der siegreichen Seite. Also die Sache läuft ja, auch wenn ich gerade mal nichts mache, es läuft weiter. Von da aus gesehen muss also auch gängiger Marxismus in die Kritik der allgemeinen Wissenschaft einbezogen werden. Jetzt ist nur die Frage, wie. Ich fange mit einem abschreckenden Beispiel an. Das heißt, es war damals ein hochanerkanntes Beispiel. Der Mann, der das geschrieben hat, lebt jetzt noch als Psychologieprofessor, glaube ich, in Gießen und hatte damals für den KPD dieses kleine Büchlein geschrieben, Psychologie, eine Form bürgerlicher Ideologie. Der Witz war, dass, das ist im Jahr 75 rausgekommen, dass rechts und links die Leute an ihren Depressionen, psychischen Beschwerden, Selbstmorden und so weiter, rechts und links zusammensanken, während er scharf beweist, es gibt im Grund gar keine Notwendigkeit von Psychologie, denn alles ist bei Marx schon erklärt. Ich gebe nur mal jetzt ein Beispiel, sonst dauert es zu lang. Falsches Bewusstsein. Das Bewusstsein des Arbeiters, er verkauft seine Arbeitszeit, ist falsch. Begründung, Marx zeigt uns ja, dass in Wirklichkeit nicht die Arbeitszeit verkauft wird, sondern die Arbeitskraft. Punkt. So, mit dieser Art Widerlegung bin ich natürlich genau wieder der Brummer, der an die Fensterscheibe schlägt. Es wird nichts erklärt, es wird einfach eine Behauptung gegen die andere gesetzt. Und von da aus gesehen sind zwar sehr gute Einzelbeobachtungen drin, nur verfehlt das Problem, wie würde ich in einer anderen Gesellschaft jetzt unter Umständen wirklich Leuten helfen, die schizo sind oder die deprimiert sind und so weiter. Denn dass die Anforderung, seit es Menschen gibt, auch an Menschen herangetragen wurde, das wird hier einfach wegdeduziert. Sodass er am Schluss als Berufsperspektive für Psychologen dann auch nur hat, meint ja nicht, ihr könntet jetzt durch Gespräche mit euren Patienten die Sache ändern, das kann man bei Gelegenheit machen. Eigentlich seid ihr ausgebeutete Staatsangestellte wie alle anderen, wie die Lehrer zum Beispiel, und ihr müsst halt darauf achten, dass mal diese Gesellschaft zerstört wird und so weiter. Das ist eine Berufsperspektive, das der Lehrer nämlich auch gesagt hat, macht euch um euren Unterricht, sondern kämpft gegen diesen Staat. Natürlich, wer schon mal nur Praktikant im Unterricht war, weiß, das geht einfach nicht. Also in Schülerklasse ist kein Fließband, was auch weiterläuft, wenn ich nichts mache. Sondern kaum merke die mir an, dass mir stinkt, sinken sie zurück und habe ausgesprochene Unlusterscheinungen. So, das heißt, diese Art Berufe kann man gar nicht ausüben, ohne eine Art Identifizierung. Also Ergebnis. Ich kann nicht von außen herangehen und sagen, Marxismus ist wahr, so jetzt gucke ich die Einzelwissenschaft an, ob die dem entspricht, wenn nicht, weg. Damit erzeuge ich am Grund des Unglücks noch viel stärker, als die Einzelwissenschaften in ihrer Abteilung es in uns erzeugen. Also, methodische Folgerung, ich kann nur so vorgehen, dass ich gerade umgekehrt einzelwissenschaftliche Aussagen nehme von den jetzt bestehenden Wissenschaften, an deren inneren Widerspruch komme, wo sie eben an diese Wand prallen, und dann überlege, was für eine Methode kann ergriffen werden, um über diesen Widerspruch rauszukommen. Nehme ich nochmal ein historisches Beispiel. Das war eine ganz berühmte Konferenz 1968, Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft. Da ist Adorno mit den Seinen auf der einen Seite anmarschiert und auf der anderen die viel verbreitetere, stark industrieabhängige Soziologie, unter anderem von Professor Scheuch. Und dieser Professor Scheuch war jetzt der große Gegner von Adorno. Ich nehme jetzt Adorno einfach mal als Beispiel für marxistisch-materialistische Denker allgemein, ohne besonders auf Marx einzugehen. Da ging es jetzt um den Begriff Gesellschaft. Braucht die Gesellschaftswissenschaft, fragt der Scheuch, tatsächlich einen Begriff von Gesellschaft? Braucht die Biologie einen Begriff von Leben? Und der Scheuch sagt schon, nö, die braucht den nicht, die untersucht und untersucht, was schon mal empirisch nicht stimmt. Denn schon damals war die Hälfte aller Untersuchungen, aus was für Eiweißverbindungen kann sich Leben entwickeln, und ohne einen Begriff von Leben, zum Beispiel Selbstreproduzierbarkeit, könnte ich die Frage gar nicht stellen. Scheuch gibt dann ein Beispiel, wie er vorgeht, ohne einen Begriff von Gesellschaft. Also, Freizeitverhalten in der ganzen Welt wird mit UNESCO-Mitteln riesigem Geld untersucht. So, sofort taucht tatsächlich ein Problem auf, was auch Scheuch sieht. Die verstehen in jeder Weltgegend unter Freizeit was ganz anderes. Zum Beispiel im damaligen Moskau, kommunistische Prägung, ja, wenn man in seine Parteiversammlung geht, das ist keine Freizeit, das ist soziale Pflicht. Umgekehrt in gewissen traditionalistischen Weltgegenden, ja, wenn man seine Schwiegermutter und seine Schwiegereltern besucht, das ist überhaupt keine Freizeit für mich, das ist soziale Pflicht. Also, damit will Scheuch zeigen, dass es in Wirklichkeit keinen einheitlichen Begriff gibt und er sich eben damit bemüht, ohne einen Begriff von Gesellschaft zu haben, einzeln sozusagen solche Vergleichsaufstellungen zu machen. Und Ergebnis wäre natürlich, er zieht sich damit als den neutralen Mann, der kein Werturteil fällt, der sich raushält, aber in Wirklichkeit, das wäre im Jahr 73, wenn das jetzt den Zeitungen vermittelt worden wäre, dieses Ergebnis. In Moskau ist Parteibesuch keine Freizeit oder so. Da hätte er einfach in der Zeitung gestanden, Russen kennen keine Freizeit. Ich will damit drauf raus, dass diese scheinbare Enthaltsamkeit vom Scheuch, der gar kein Urteil fällt, kaum dass er sein Ergebnis ausliefert an die Presse und so weiter, selbstverständlich sofort in den Reißwolf der ganz gewöhnlichen Anschauungen, die die Leute haben, reinkommt, weil in Wirklichkeit sind wir gar nicht fähig, ohne Oberbegriff Sache für uns, auf uns zu beziehen, also volkstümlich gesagt zu bewerten. Ganz nebenbei, dieser Scheuch ist auch Herausgeber von einem wunderbaren Büchlein gegen die Studentenbewegung, was ihr vielleicht kennt, Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob es jemand mal gesehen hat, sind Studenten drauf, deren Sichter geschwärzt sind, weil die dann protestiert hatten. Und jedermann wird sagen, dass so ein Titel schon, Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft, alles andere als wertneutral ist, sondern natürlich nichts anderes sein kann als ein ausgeschütteter Nachttopf über sämtliche Studentenköpfe. Das ist auch sehr lyrisch. Ist auch lyrisch, aber vor allem zeigt die Inkonsequenz von diesen Leuten, die immer behaupten, sie seien, würden keine Wertung, sie gucken halt, wie es ist und ergeben Ergebnisse, während er in Wirklichkeit war er einer von den größten Freiheitshelden, die er hat, wenn ich mich recht erinnere, den Bund Freiheit der Wissenschaft mitgegründet und so weiter und schon damals die Vorstufen von Berufsverboten und so. Also Adorno hat darauf hier relativ schwach geantwortet und nur zeigen wollen, dass man auch mit viel Geld nicht zu Ergebnissen kommt und hat auf amerikanische Untersuchungen verwiesen. Der wirkliche Gegensatz kommt bei Adorno an ganz anderen Stellen im Positivismusstreit, wo er nämlich direkt sagt, ohne einen Begriff von Gesellschaft kann ich schlicht überhaupt nichts anfangen zu untersuchen. Was natürlich auch logisch ist. Ich meine, ein Förster, der keinen Begriff von Wald hat, könnte mit dem besten Wille gar nichts machen, als vielleicht Bäume zählen. Du musst, das menschliche wissenschaftliche Vorgehen ist, egal ob man es jetzt marxistisch sehen oder anders, auf jeden Fall nicht ohne Vorgriff möglich. Ich muss eine Vorvorstellung haben, der ich dann Teile unterordne. Es gab nach 89 so Spinner, die behauptet hatte, die Menschen dürften sich überhaupt nie voraus sein in der Zeit. Selber hat es aber auch nicht geschafft. Gut, nächste Annäherung wäre Foucault. Bei Foucault haben wir schon eine ganz andere Form von Überwindung der Einzelgrenzen. Das ist jetzt in diese Vorlesungen, die er 77, 78 rausgegeben hat, Geschichte der Gouvernementalität. Unten steht zwar Ihre Führung, Christoph, die Geburt der Biopolitik. Leider kann man in den 2 Jahren, die er die Vorlesung halten hat, nie auch nur einmal zur Biopolitik. Das sind immer nur Vorüberlegungen. Also für Foucault-Kenner, es war gerade in dieser Krisenzeit zwischen seinem ersten Band Geschichte der Sexualität, dem langen Schweigen, und dann den 2 letzten Bänden kurz vor seinem Tod, und sein Biograf schreibt auch, dass er sehr unsicher war. Sehr interessant und überprüfbar ist hier aber im 2. Band seine Vorstellung von Erhard-Zeit und deutschem Wirtschaftswunder in Deutschland. Wie kann er das mit seinen Methoden erklären? Für uns hat es den großen Vorteil, zumindest für mich, dass ich mich a. noch an die Zeit erinnere und b. an die meisten der Professoren, die ich denen nicht selber lauschen durfte, die hier als die Schöpfer vorkommen. Also, er geht so vor, dass er sich sagt, es geht eigentlich um Liberalismus. Das macht der erste Oberbegriff, Liberalismus, und sagt, alle Liberalen stehen vor einem vorhandenen Staat und sagen, dieser Staat soll eigentlich weniger machen, als er tut. Also Freihandelslehre und so weiter, keine Kornspeicher aufrichten für arme Zeiten, sondern sich denn, also zurückhalte einfach, Bürokratie schadet und so weiter. So sagt er. Nach 1945 kommt jetzt eine Schar von Wirtschaftswissenschaftlern und allgemeinen Soziologen auf, und die entwickeln eine Theorie über den freien Markt nach dem Zusammenbruch. Diese Autoren, die er da heranzieht, sind erstmal der Röpke. Ich weiß nicht, ob den jetzt noch jemand kennt. Der hat also Bücher über Faschismus geschrieben, wo kein Mal das Wort Jude vorkommt. Oder Rüstow, den durfte ich auch noch lauschen. Das war auch so ein allgemeiner Entwicklungsstil. Oder Böhm. Und natürlich Chef von dem Ganzen war der Wirtschaftsminister Erhard mit dem Wirtschaftswunder. So, und jetzt erklärt er sehr gut, die entwickeln erstmal rein als Diskurs, als Gedankenphänomen einen Gegner. Dieser Gegner muss natürlich enthalten das vergangene System, was man nicht etwa nationalsozialistisch, das war eigentlich nicht der Grund, sondern zentralwirtschaftlich nennen muss. Wie in jeder Kriegswirtschaft, egal ob kapitalistisch oder nicht, ist halt im Krieg so, dass ziemlich viel zentral geregelt wird. Das war auch in den USA so, oder in der Schweiz, oder in England. Gut, natürlich, wenn ich mal diesen Begriff gebildet habe, ist mir ja vollkommen klar, dass die russische Zentralwirtschaft und diese Zentralwirtschaft wahrscheinlich genau dasselbe sind. Das Dritte, was Sie jetzt aber reinbringen, das ist das Überraschende, ist die Roosevelt-Politik von Keynes in Amerika, denn auch die setzte im Vergleich zum vorigen amerikanischen Liberalismus ziemlich viel Staatseingriff voraus. Und jetzt bilden Sie sozusagen ein Konstrukt im Diskurs, wo Sie sagen, diese Art muss weg. Damit gelingt es Ihnen real, eine Stunde Null wissenschaftlich, also quasi wissenschaftlich verzeugen, indem Sie nämlich das benennen, wovon Sie sich abstoßen. Und der untergegangene Faschismus ist Ihnen jetzt plötzlich nützlich, weil er auch den Untergang von den anderen zwei Systemen, Keynesianismus und Russland, bestimmt. Also, es wird zunächst aus dem reinen Diskurs heraus, wird sozusagen eine geistige Disposition bestimmt, die dann in staatlichen, wirtschaftlichen Maßnahmen münden muss. Das ist jetzt der zweite aufrichtige Gedanke. Von Natur aus gibt es gar keinen freien Markt, in dem Sinn von Adam Smith, von Angebot und Nachfrage, außer vielleicht mal kurz auf dem Wochenmarkt von 11 bis 12. Denn von Natur aus bilden sich dauernd solche Bedingungen heraus, die Angebot und Nachfrage total verzerren, nicht nur Monopole, sondern zum Beispiel auch Devisenbeschränkungen und so weiter. Also brauche ich trotzdem wieder den Staat, das ist der ausgezeichnete innere Widerspruch, damit er die ganze Zeit mit dem Kartellamt gegen die Monopole kämpft, damit er freie Devisen in Verhandlungen mit anderen Staaten erlaubt, damit er Ausbildungsregeln für die Wirtschaft gibt und so weiter und so fort. Also, was Foucault sehr gut zeigt, ist, dass sie, um weniger Staat zu haben, mehr Staat brauchten. So, das ist ausgezeichnet und übersteigt auch völlig die beliebigen Fachgrenzen, denn es wird als allgemeines philosophisch-wirtschaftlich-politisches System gezeigt, wo ganz deutlich der Zusammenhang gezeigt wird. Also da kann jetzt niemand sagen, das ist Wirtschaft, hau ab mit deiner Politik, sondern es ist ein einheitlicher Gedanke. Bloß, was fehlt. Völlig fehlt zum Beispiel, also ganz oberflächlich anfangen, Koreakrieg, der mit der riesigen Nachfrage von Wirtschaftsgütern, weil Amerika jetzt niemand genug selber produzieren konnte, überhaupt erst ermöglicht hat, dass diese ganzen wunderbaren Marktideen funktionieren. Gar nicht vorkommt, witzigerweise, Währungsreform. Sie stehen im Gegensatz gegen die DDR, der mal, was ja eins der Hauptmotive war, vormachen musste, dass man viel, viel besser ist und überhaupt Republik Flucht von der DDR und so weiter erzeugen. Und in die Tiefe gegangen, was noch merkwürdiger ist, es fehlt völlig, dass natürlich diese Theorien, ein paar Theorien von merkwürdigen Männlein gewesen wären, wenn es eine überlebende Kapitalistenklasse gegeben hätte, die, nachdem sie gemerkt haben, mit Hitler geht es nicht, sich einfach den nächststärkeren, wie Hitler ja selber in sein Testament schreibt, unterworfen haben, den USA. Also worauf ich raus will ist, hier wird zwar ein Zusammenhang gezeigt, der auf der Denkebene für sich selber geschlossen ist und auch befriedigend. Aber es hängt sozusagen in der Luft. Es wird völlig weggelassen, dass all diese Denkformen gar keine Möglichkeit hätten, wenn es nicht die materiellen Grundlagen, zum Beispiel trotz allem noch relativ große bestehende Industrieanlage in Deutschland, die lange nicht so zerstört waren, wie man sich das vorgestellt hat, gegeben hätte, wenn es das nicht gegeben hätte. Und genauso geht er, um einen Rückblick zu bringen, zum Beispiel auch vor beim Adam Smith. Da zeigt er, wie der Adam Smith gegen diese französische Fürsorgepolitik des Staates ist, die in guten Zeiten gegen Hungersnöte riesige Getreidespeicher errichten. Und zeigt sein Angebot und Nachfrage. Was er aber gar nicht zeigt, ist, dass es natürlich materiell schon mindestens 500 Jahre Märkte gegeben haben musste, vor überhaupt die Theorie von Angebot und Nachfrage irgendjemand befriedigend eine Erklärung gegeben hätte. Also, was ich sagen will ist, dieser Schnitt oder die Mauer oder diese Trennung geht bei Foucault tatsächlich nicht zwischen den Einzelgebieten wie bei den anderen, aber zwischen materieller Möglichkeit und sozusagen gedanklicher Bewältigung dieser Möglichkeit. Insofern tritt das Unbefriedigende gerade bei Foucault bei aller Anerkennung von seinen Leistungen doch immer wieder auf. So, das Nächste, das ist ein ganz merkwürdiger Lobredner von Marx, nämlich Schumpeter. Da habe ich ein kleines Auszüglein, wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel du brauchst. Ja, ja, ich weiß, wie der müde die Sachen sind. Ja, eh, dann habe ich jetzt. Na. Ach da. Da müsste Schumpeter drüber stehen. Das tritt bei mir auch schon der Effekt auf. Achso, ich bin nicht. Also. So, jetzt sagt er Beva. Also, du hast nicht Schumpeter, Kapitalismus. So, ja, dieser Schumpeter ist witzigerweise einer der größten Lieblinge von der Frankfurter Allgemeinen und von den Wirtschaftsliberalen. Der ist ursprünglich Österreicher, hat sich dann in Amerika einbürgern lassen und hat im Jahr 1942 dieses Buch geschrieben, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, wo er eigentlich nach all seinen Anhängern was Wunderbares über Kapitalismus hätte schreiben sollen, aber wie groß war das Entsetzen von allen, die es dann nach dem Krieg übersetzt haben. Er sagt, mit dem Kapitalismus wird es zu Ende gehen. Und zwar nicht aus den Gründen, die Marx nennt, sondern, das nur als Part in Parenthese, sondern weil das bequeme moderne Leben nicht mehr Familie erzwingt. Und ohne Familie kann der Kapitalist nimmer, hat er überhaupt kein Motiv mehr für Kinder und Enkel und so weiter zu schaffen. Und an der Stelle, das ist an sich nicht falsch zu sehen, wenn man amerikanische Serien sieht, merkt man, wie ganze Institutionen inzwischen daran arbeiten, die brüchige Familie trotzdem noch zu zementieren. Ganz Hollywood arbeitet da. Dieser Schumpeter hat einen ausgezeichneten Begriff von Bakunin geklaut, das weiß noch niemand, nämlich schöpferische Zerstörung. Wahrscheinlich hat es Bakunin selber aus dem Kommunistischen Manifest, wo ja Marx und Engels sehr gut schreiben, wie der ganze Kapitalismus überhaupt sich nur ausbreiten kann, wenn man einreißt, was er gestern gebaut hat, um was Neues, Größeres hinzustellen. Und der Schumpeter wird immer stärker auf diesen Griff. So, jetzt aber zu seinem Marxist. Zur größten Überraschung kommt er am Anfang mit Karl Marx und schreibt. Ich lese mal ein kurzes Stück, um zu sehen, dass er sehr richtig einen Vorzug von Marx erkennt, der genau in die Richtung geht, die Mäuerchen zu überwinden. Unsere Zeit lehnt sich gegen die unerbittliche Notwendigkeit der Spezialisierung auf und verlangt nirgends lauter nach einer Synthese als in den Sozialwissenschaften, in welchem das nicht fachliche Element so stark ins Gewicht fällt. Wir haben gesehen, wie im Marx'schen Argument, das ist so ein englischer Sprachgebrauch für Gedankengang, Soziologie und Ökonomie sich gegenseitig durchdringen. Ihrer Absicht nach und bis zu einem gewissen Grad auch in Praxis sind sie bei ihm eins. Alle wichtigen Begriffe und Behauptungen sind daher sowohl ökonomisch wie soziologisch und haben auf beiden Ebenen denselben Sinn, wenn wir von unserem Standpunkt aus noch von zwei Ebenen der Beweisführung sprechen wollen. Der unsere Standpunkt ist natürlich Schumpeter, der die Sachen auseinanderhalten möchte. Dadurch werden wenigstens grundsätzlich die ökonomische Kategorie Arbeit und die soziale Klasse Proletariat kongruent, tatsächlich sogar identisch. Oder die funktionale Verteilung der Ökonomen, das heißt die Erklärung der Art und Weise, in der die Einkommen als Entschädigung für produktive Arbeit entstehen, unabhängig davon, zu welcher sozialen Klasse der Empfänger einer solchen Entschädigung gerade gehört, wird in das Marx-System nur in der Form der Verteilung zwischen sozialen Klassen eingeführt und enthält dadurch einen anderen Begriffsinhalt. Oder Kapital im Marx'schen System ist nur Kapital, wenn in den Händen einer besonderen Kapitalistenklasse. Die gleichen Dinge in den Händen der Arbeiterklasse sind kein Kapital. Über den Zuwachs an Lebendigkeit, den die Analyse dadurch enthält, kann kein Zweifel bestehen. Die schattenhaften Begriffe der ökonomischen Theorie beginnen zu atmen. Eine solche Analyse vermittelt nicht nur einen reicheren Sinn von all dem, was die ökonomische Analyse beschreibt, sondern sie umfasst auch ein viel weiteres Gebiet. Ja, sie bezieht jede Art von Klassenaktion in ihr Bild mit ein. Ob nun diese Klassenaktion den gewöhnlichen Regeln des Geschäftslebens entspricht oder nicht. Kriege, Revolutionen, Gesetzgebung aller Typen, Änderungen in der Regierungsstruktur, kurz alle die Dinge, welche die nicht-marxistische Ökonom einfach als äußere Störungen behandelt, finden ihren Platz Seite an Seite von, sagen wir, Investitionen in Maschinen oder Lohnverhandlungen mit Arbeitern. Alles wird überdeckt durch ein einziges Erklärungsschema. Und da hat meiner Meinung nach Schumpeter was sehr Gutes gesehen, nämlich dass tatsächlich die Einzelwissenschaft hat ihr Schema. Ich habe mich kürzlich mal mit einer Volkswirtschaftlerin unterhalten, die sitzt am Computermodell, Akkumulationsmodell. Und damit kann man sehr gut rechnen, wie das Kapital akkumulieren würde, wenn ich natürlich dauernd diese Grenzstörungen und so weiter einen Leiter und Strich durch die Rechnungen mache. Das ist genau die Art, wie man überhaupt Sachen computerisierbar machen kann. Man darf nämlich den Widerspruch, kann ich nicht auch noch in den Computer reintun. Während er gerade zeigt, wie alle Ereignisse ökonomische Gründe haben und nicht ausgenommen werden können. Also, sodass das, was zunächst nur als ein Handbuch für Wirtschaft erscheint, Kapital, in Wirklichkeit eine universelle Anschauung der Bewegung der Menschen ist. Und das zweite Wichtige, was er zeigt, ist, dass die Begriffe, was er an sich kritisiert, zwangsläufig einen anderen Inhalt bekommen, wenn eine andere Klasse sich sozusagen der damit gemeinten Dinge bedient. Zum Beispiel Kapital. Das stimmt, habe ich ein Miethaus zum Vermieten, ist dasselbe Haus unter Umständen für mich eine Kapitalanlage, während das Haus von genau dem Wert, dessen der Arbeiter besitzt, einfach ein Haus, ein Gebrauchsgegenstand ist. Also das stimmt tatsächlich, dass er damit nämlich erkennt, dass alle Begriffe von den allerersten Ware bis Mehrwert und so weiter anfangen, den Klassenbegriff mit enthalten müssen, obwohl da erst in den allerletzten Sätzen vom Band 3 Kapital überhaupt die Klassen namentlich genannt werden. Und wenn wir dann noch uns die Mühe machen, unten zu lesen, der erste Absatz können wir weglassen, zweitens, ist genau, dass er sagt, bei anderen ist alles nur Datum, das heißt gegebene Sache. Wenn du fragst, warum ist das so, guck in die Statistik, da steht's. Solche Faktoren oder Daten sind natürlich notwendig, als sagen wir Daten zur Außerhandelsentwicklung, um den Gegenstand und das Gebiet irgendeines Forschungsprogramms abzugrenzen. Wenn sie nicht immer ausdrücklich einzeln angegeben werden, so nur deswegen, weil von jedermann erwartet wird, dass er sie kennt. Der dem Marx'schen System eigentümliche Zug ist der, dass es jene historischen Ereignisse und sozialen Einrichtungen selbst den Erklärungsprozess der ökonomischen Analyse unterwirft oder um das technische Kauderwelsch zu gebrauchen, dass er sie nicht als Daten, sondern als Variable behandelt. Die napoleonischen Kriege, der Krimkrieg, der amerikanische Bürgerkrieg, der Weltkrieg von 1914, die französische Fronde, die große französische Revolution, die Revolution von 30 und 48, der englische Freihandel, die Arbeiterbewegung als Ganzes, wie auch alle ihre einzelnen Manifestationen, die koloniale Ausdehnung, institutionelle Änderungen, die nationale Parteipolitik aller Zeiten und Länder, all dies geht somit ein in den Bereich der marxischen Ökonomie. Auch sehr gut gesagt. Also sozusagen von Gegnerseite ist es eine der größten zähneknirschenden Anerkennungen. So, was fehlt jetzt beim Schumpeter? Ich gebe ein Beispiel. Er kritisiert zum Beispiel dann später bei der Diskussion die Theorie von Marx oder die Aussage von Marx, die Arbeitskraft, die neue, würde genau eben wie alles andere nach den Produktionskosten Wert und in gewissem Sinn Preis erhalten. Und sagt als Gegenargument, aber sitzen doch keine Eltern da und nehmen sich vor, jetzt machen wir einen kleinen Maxle als Arbeitskraft. Und das sieht man gut, wie er nämlich am Psychologischen, der ist selber Anhänger der Grenzwertschule, festhält. Denn egal, ob die Eltern sich das vornehmen oder nicht, es gibt halt keinen kleinen Maxle, wenn nicht diese Kosten aufgewendet werden, wenn nicht Schulen da sind und so weiter. Abgesehen davon ist es heute so, dass man, glaube ich, zu einer Bank gehen kann und sagt, mir, denke an ein Kind, was darf das kosten. Also selbst nominell ist das Argument falsch, aber worauf ich raus will, ist, dass die psychologische Betrachtungsweise, die immer nur am Individuum hängt und fragt, was will das, dass die uns genau wieder an die Mauer führt, wo es nicht weitergeht. Dann sage ich halt, der will halt ein Kind oder der will kein Kind. Und ich weiß nicht, kennt ihr die Grenzwertlehre? Das ist eine korrigierend, ein Versuch, meistens Wertlehre zu korrigieren. Also Kapitalleuten? Eine Subjektivierung, nicht? Ja, diese Grenzwertlehre geht eben genau vom subjektiven Kalkül des Kapitalisten aus, der sich überlegt, so, letztes Jahr habe ich 1000 Autos verkauft, lohnt sich für mich, jetzt noch 1001 zu verkaufen. Und je nachdem, wie der Kalkül ausfällt, hört er auf und wenn wir den Kalkül haben, gibt es Wirtschaftskrise und so weiter. Aber ihr merkt, dass diese Krisenerklärung einfach bloß am Hirn des einzelnen Kapitalisten festlegt. Da gibt es keine Überakkumulation und so weiter, die nämlich auch eintreten würde, ohne dass sie das merken. Also das, da ist die große Schwäche und da zieht sozusagen Schumpeter seine Mauer, dass er im Endeffekt dann doch immer wieder an den subjektiven Entscheidungen der Wirtschaftsteilnehmer, wie er sagt, hängen bleibt und nicht den Zwangszusammenhang sieht. Also der oft erwähnte Popper gibt sogar ein gutes Beispiel, warum das subjektive Wollen die Sache nicht erklären kann. 10 Leute wollten zusammen ein Haus steigern, sagt der Popper. Jeder Einzelne möchte das Haus natürlich so billig wie er sein kann. Also in jedem Kopf steckt drin, billig, billig, billig. Da sie aber zu 10 steigern, ist ganz zwangsläufig, dass sie, wenn sie keine Absprache treffen, wie es normalerweise sein sollte, das Haus als Preis in die Höhe treiben. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, wie das bloß subjektive Wollen nicht die objektiven Ergebnisse in einem Marktgeschehen erklären kann. Wenn es das nämlich erklären könnte, wäre es auch ganz leicht, sozusagen vom Kapital her die Sache zu regulieren. So, letzter Schritt ist ein Buch, was merkwürdig unbekannt geblieben ist. Das ist schon im Jahr 86 rausgekommen von einer Frau, die zurzeit in Bielefeld und in Konstanz rumgeistert und immer nur selber schreibt, die Fabrikation von Erkenntnis. Die geht nämlich jetzt der Wissenschaft ganz anders mal sozusagen an die Haut. Sie geht in Amerika in ein akademieabhängiges großes Forschungslabor und hört einfach den Forschern zu, wie die das jetzt eigentlich machen, das Forschen. Und zwar ist da offensichtlich im Schwang in den 80er Jahren, wie könnte man aus Abfällen weiteres Eiweiß gewinnen, um Ernährungsmöglichkeiten zu verbessern. So, und dann sagt sie als erstes, das ist ein ausgezeichnetes Labor, jeder sieht die Maschinen, die man hat und sagt, könnt ihr doch mal mit der Maschine probieren, wenn wir die jetzt doch gerade haben. Während nämlich die offizielle Wissenschaftstheorie so vorgeht, ich setze mir ein Ziel, ich benenne die Mittel, ist es hier gerade umgekehrt. Und das zweite Wichtige, was sie noch besser rausbringt, ist aus den Gesprächen vor allem die Widerlegung vom Habermas seiner antimarxistischen Vorstellung. Habermas ist ja dadurch berühmt, bekannt und Herrscher der Wissenschaftler geworden, dass er gesagt hat, Handlungen gibt es zweierlei. Und das war der Fehler von Marx, dass er die vermuschelt hat. Es gibt nämlich erstens die technische Handhabung von Dingen. Also ich mache hier die Flasche auf. Und zweitens gibt es die menschliche Interaktion. Ich mache große Augen und sage, verstehst du mich auf Jungen? So, und diese zwei Sachen, wenn ich die so auseinanderreiße, ist klar, dass Marx widerlegt ist. Denn dann hat er die Sehne durchgeschnitten, die ganze Bewegung, dass gerade ohne Bewusstsein der Menschen sich Sachen verändern und gegen ihren Willen, also diese nicht frei gewählten Bedingungen, unter denen sie ihr Leben scheiden. So, und jetzt zeigt diese Gnostikin gut, wie im Gespräch zwischen den Wissenschaftlern zum Beispiel auf einmal, da geht es um Katalysatoren, um dieses Eiweiß wirklich rauszufällen, auf einmal ist Eisenoxid im Gespräch. Alles rennt nach Eisenoxid. Wird das durchprobiert? Naja, aber wie kriegt man es nachher wieder raus? Ein Katalysator sollte ja nur beschleunigen und nachher wieder verschwinden. Dann kommt Zitronensäure und so weiter. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich so offensichtlich, dass man es kaum zu erwähnen braucht. Die machen das ja nicht aus Leidenschaft fürs Eiweiß, sondern aus Leidenschaft für Karrieren. Also muss man in Amerika publish or perish blitzschnell ein Artikelchen schreiben. Das schreibt man nicht allein, sondern mit einem Vorgesetzten. Und das ist wirklich lustig, wie sie jetzt zeigt, wie in der Interaktion mit den Vorgesetzten die materiellen Dinge sich plötzlich etwas verändern, wie man ein Ziel hat, und dann steht immer als erster Satz, Weltbevölkerung muss besser ernährt werden und so weiter, bis man am Schluss sein Wunderbares geschrieben hat. Ihr wart alle noch nicht in der Schule, wenn man nämlich eine Lehrprobe macht, also eine Unterrichtsstunde, und die nachher beschreibt, tritt unweigerlich derselbe Fall auf. Man lässt am besten die Realität weg, weil sonst sie sehr stört. Denn es hat nur den Sinn, dass man eine Note kriegt. Also, wenn ihr mal im Schuldienst seid, werdet ihr verstehen, was ich meine. So, dann bringt sie selber einen merkwürdigen Ausdruck, der heißt bei ihr transepistemisch, also übers Verständnis raus, und transwissenschaftliche Einflüsse. Das sind natürlich ausgesprochene Keuschwörter. Das Transwissenschaftliche ist von welchem Fonds, also diese amerikanischen Fonds, von welchem Geldgeber hänge ich ab? Was möchten Sie in der Wissenschaftszeitung erfahren? Was ist die allgemeine Stimmung und so weiter? Und das Transepistemische ist so ähnlich, es sind die außenliegenden Gründe, die uns bestimmen, diese Sachen zu machen, die an sich absolut jetzt nicht aus dem reinen Forscherethos und so weiter kommen. Jetzt sieht man sofort, sie hat also meiner Meinung nach am besten erkannt, dass der Wissenschaftsprozess in Wirklichkeit Arbeit ist, kollektive geistige Arbeit, und dass es nicht möglich ist, diese Trennung aber mal zu vollziehen. Also ich will damit sagen, diese Eiweiße sind nicht einfach bloße Dinge, die wie Murmeln da zwischen den Professoren, zwischen den Füßen rumschießen, sondern es sind Handlungsgegenstände, Verständniswesen, die man überhaupt nur handhabt, indem eine Einigung zwischen dieser Professorengruppe herstellt. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis. Vorgestern, wie ich nach Frankfurt gefahren bin, hat der Automat der S-Bahn nicht getan. Und der ist jetzt ein reines Ding. Kein Mensch hat aber versucht, den Automat zu beeinflussen, sondern brach eine wilde Diskussion aus, wenn der Kontrolleur kommt. Gibt es noch andere? Wie könnte ich den Kontrolleur das erklären? Das heißt, die Sachbeziehung zu dem Automat ist mit Recht total unablösbar von der Personenbeziehung zu dem Kontrolleur, zu den anderen, die man sozusagen als Zeugen aufruft, beschwöre dann das und so weiter. Das war mir gerade das beste Beispiel, dass du tatsächlich im gewöhnlichen Leben nicht ohne besondere Vorkehrung nicht den technischen und den interpersonalen Teil auseinanderreißen kannst, sondern dass sie tatsächlich eine unlösbare Einheit bilden. Und von da aus gesehen widerlegt sie nicht nur Habermas, sondern sie widerlegt auch gerade den berühmten Vorschlag von Popper, man müsste alles falsifizieren können. Das kommt von Lateinisch falsus. Der Popper sagt, das was wahr ist, kann man überhaupt nicht beweisen. Es gibt eigentlich keine Wahrheit. Ich kann nur beweisen, dass etwas nicht den Voraussagen entspricht, die vorher gemacht wurden. Und so stellt sich der Popper, das sind aber immer die Leute, die nie im Leben im Labor waren, stellt sich das vor, dass das so vorgeht. In Wirklichkeit ist klar, die probieren fieberhaft rum, mit was kann ich mein Eiweiß möglichst reichhaltig aussondern. Und jeder ist zugleich Falsifizierung. Die sagen sich, ja, mit dem Eisenoxid geht's, aber das bleibt zu viel drin hängen. Also ist immer noch nicht optimal. Zitronensäure, ja, aber die hat ein Geschmacksverlieren und so weiter. Das heißt, die Falsifizierung ist überhaupt nichts Besonderes, was nachträglich dazukommt, sondern ist einfach der Suchprozess selber. Da könnte man auch sagen, eine Katze, die einer Maus nachrennt, falsifiziert dauernd hoch, keine Maus erwischt. In Wirklichkeit ist es einfach der Prozess der Sache. Und das Dritte ist, dass Webers, Max Webers berühmte Trennung von Werturteil und Sachaussage, die genauso hinfällig ist. Wenn ich mir nämlich vornehme, zum Beispiel, ich wollte ein Mittel finden gegen AIDS, da ist klar, das Werturteil ist zwangsläufig damit verbunden, wenn es heilt, ist es gut, wenn es nicht heilt, ist es weg. Ich mache aber einen zusätzlichen Klebezettel drauf, der sagt, gut. Das tritt nur immer ein beim Schröder und anderen Leuten, die extra Ethikkommissionen entwickeln, damit die Wissenschaftler das Gewissen haben. Ihr wisst vielleicht, dass man alles machen darf, nur nachher kommt die Ethikkommission und klebt diesen Kleber drauf. Das liegt aber nicht in der Natur der Wissenschaft, da kommt es gar nicht vor, sondern es liegt in der Natur von Regierungsformen, wo man einfach versucht, auf der einen Seite profitable Wissenschaftsergebnisse zu erzeugen und auf der anderen nachher nicht gerade sozusagen schnell ein Gift auszustreuen. Aber das ist keineswegs in den einzelnen Wissenschaften drin. Gut. Von da aus gesehen würde ich sagen, dass die Nordzetina tatsächlich einen Weg gezeigt hat, wenn man sich nur eingesteht, dass das, was sie außerepistemisch und außerwissenschaftlich nennt, dass das ja gerade das Problem ist. Diese Wissenschaftler als Teilnehmer einer Arbeitsgemeinschaft müssten natürlich, wenn es mit rechten Dingen zugeht, genauso in der Lage sein, sich ihre Arbeitsbedingungen zu bemächtigen wie die Arbeiter in der Fabrik. Das heißt, sie müssen Verfügungsmöglichkeiten gewinnen, um überhaupt das in die Hand zu kriegen. Während sie jetzt sind, sie reine Lieferanten, die liefern dann am Schluss, wenn sie es gefunden haben, ihr Rezept für Eiweiß ab, ohne Verfügung darüber zu haben, auch die anderen, die beteiligt sind, was eigentlich geschieht. Also, bei dem Brückner war wohl niemand dabei vor einem Jahr, da hatte der Professor Brückner, ja schon richtig erkannt, dass die Universität sich um die sozialen Bewegungen kümmern muss. Was eine gewisse Schwäche war, war, dass er den Umkehrschluss nicht gezogen hat, dass nämlich die sozialen Bewegungen sich selber in der Universität artikulieren müssten. Und was hier mit extra wissenschaftlichen Bedingungen etc. gemeint ist, ist einfach die produzierende Restgesellschaft, die sich der Sache bemächtigen können müsste. Gut, von da aus hoffe ich, dass wir jetzt den Weg zurückgelegt haben und dass wir uns selber sagen können, in Marx ist es tatsächlich so, wenn wir es richtig auffassen, dass wir fähig sind, über diese Widersprüche der Einzelwissenschaft hinauszugehen. Wenn nämlich wir nicht den Fehler machen, der vor allem in der Engels-Nachfolge gemacht wurde, die marxische Lehre als eine Art Überwissenschaft anzusehen, wo man im Grunde nur alles besser weiß, sondern es ist einmal zugleich, wie der Fjauk hat, Einheit von Methode und Ergebnis. Deswegen gibt es keine explizite marxistische Erkenntnistheorie, wie alle anderen sie sonst vorher geschrieben haben. Zweitens, es ist kein großer Speicher, wo Ergebnisse vorliegen, sondern es ist einfach in der Einheit von Methode und Ergebnis eine Möglichkeit, jedes einzelne gegebene Ding auf sein Zustandekommen zu befragen. Insofern kann man durchaus sagen, dass es dekonstruktivistisch oder dekonstruierend ist, wenn ich mir klar mache, der Ursinn des Wortes heißt wirklich zerstören. Mit der marxistischen Methode bin ich in der Lage oder sollte in der Lage sein, alle diese Prämissen, also diese Anfangsgründe, an die ich mit dem Kopf stoße, aufzulösen. Von da aus mein Motto, fröhlich mache das Haus den Esser, er lehrt es. Marxismus soll uns nicht eine Art Scheune sein, in der wir überwinden, sondern es soll eine Kammer sein, aus der man Instrumente zieht, um gerade die Unbeweglichkeit der Welt und die Traurigkeit, die durch diese Unbeweglichkeit in uns selber und in anderen entsteht, zu überwinden. Das wäre es gewesen. Super, danke. Gut. Also es ging ein bisschen hoppla hopp. ich könnte auch viele Sachen noch zitieren, aber auf ein kleines Büchlein möchte ich noch in dem Zusammenhang hinweisen. Das ist gerade überall Doktor für diesen Daniel Kehlmann. Da kommen Wilhelm Humboldt und der Mathematiker Gauss, euch sicher sehr noch bekannt aus wegen der gaußschen Normalverteilungskurve, zusammen im Jahr 24. Und das sind zwei Leute, die werden wunderbar geschildert als solche, die tatsächlich damals im Aufschwung von der bürgerlichen Epoche die Einheit der Wissenschaften noch völlig im Griff hatten. Also für Humboldt war es so wichtig, aztekische Denkmäler zu fixieren, wie rauszukriegen, ob die Vulkane oder das Wasser die Erde verändern in Südamerika oder welche Sprachen das gibt. Das war am Schluss die letzten 10 Jahre seines Lebens von 80 bis 90 damit verbracht, das Buch Kosmos zu schreiben, wo alles, was man über die Welt wusste, ohne mathematische Formel erzählend dargeboten wurde. Und auf der anderen Seite Gauss, der kommt ja leider Gottes noch immer mit ganz traurigen Beispielen in Mathematik vor, der hatte die Weltvermessung sozusagen erfunden, ohne sich von seinem Zimmer wegzubewegen. Der hat verschiedene Heliotrop und so weiter, also Vermessungsformen erfunden, wo man sich praktisch eine Maßeinheit vorstellen kann, die man gar nicht nötig hat, dass man hinguckt. Und die zwei begegnen sich und beide sind sozusagen eine Erinnerung an die Frühzeit dessen, was man bürgerliche Wissenschaft nennt, wo es tatsächlich möglich war, alles zu umfassen. Und das liegt also nicht so sehr im Wesen, nicht einmal von der bürgerlichen Wissenschaft, sondern von dieser Endphase, in die sich das rein manövriert hat heute, dass es dauernd diese Tortenstücke gibt und diese Abtrennung und die Unmöglichkeit, überhaupt noch von einem zum anderen zu kommen. Gut, und letzter Satz vielleicht, von da aus sieht man die Problematik von bürgerlicher Wissenschaft am Anfang zu reden. Die Klassen können nicht am Anfang stehen. Ich kann mich nicht auf den Standpunkt der Arbeiterklasse stellen, um Wissenschaftler zu sein, denn ich kenne ihn gar nicht und die Arbeiterklasse so gut wie steht auch gar nirgends so, bewegt sich, sondern am Ende erst ergibt sich, dass die verwendeten Begriffe überhaupt leer bleiben, das heißt keinen Sinn enthalten, wenn ich nicht auf Wesen oder Wesensgruppen zurückgreife, die sie sich zu eigen machen. Also Beispiel Mehrwert hat gar keinen Sinn, außer in so Idiotensätzen wie Mehrwerterzeugungskette, die man heute öfter verwendet, wenn ich nicht mehr erzeugt und wem er abgenommen wird. Oder aber auch Wörter wie Gemeinwohl. Sind vollkommen sinnlos, wenn ich nicht auf Personengruppen zurückgreife und frage, wessen Wohl. Insofern tritt die Forderung des Begriffs Klasse am Ende meines Denkens auf. Ich muss nämlich einen Bezugspunkt haben, um überhaupt den Begriffen Inhalt geben zu können. Während wenn ich von Anfang an sage, ist nur bürgerliche Wissenschaft, da sage ich im Grunde gar nichts. Denn als Wissenschaftler bin ich in diesem Sinn bürgerlich, so proletarischer Herkunft ich sein mag, denn ich bin zwangsläufig abgeschnitten von Produktionsmitteln und so weiter, habe aber die Aussicht auf sowas wie mich, das heißt sowas Pseudoprivattum mit Beamtentum, Pensionsrecht und so weiter. Also da kann ich gar nichts dagegen machen. Insofern ist es falsch, diese Standpunkte an den Anfang zu stellen. Da ist bis jetzt noch nie was rausgekommen. Also außer der unglückliche Franz Dick. Der lebt übrigens immer noch, den wollte ich mal sehr gerne einladen und hören, was er heute zu sagen. Denn der hat auch sehr gute Bücher geschrieben, vorher und nachher. Also Kritik von Wissenschaftstheorie. Ja. Das wäre mal sehr interessant sozusagen. Der könnte sicher noch viel besser von sich aus darstellen. So, jetzt. Das war der Psychologe. Das ist dieser Psychologe. Mhm. Also der Psychologiekritiker. Ja, er hat auch schon psychologische Bücher inzwischen heute geschrieben. Nun ja, das ist ja gerade das Problem, du kannst nicht einfach Psychologe sein, die ganze Zeit nur sagen, Psychologie ist scheiße. Da hat irgendwo ein ziemliches Problem. Ja, und vor allem, er hatte damals schon, dem weiß ich es nicht, aber in anderem Zusammenhang, in diesem Umkreis, in diesem Diskurs, in diesem marxistisch-leninistisch sich verstehenden Diskurs Ende der 70er Jahre auch Pavlov hochgehalten als die Pavlovsche Methode. Naja, das wäre ja gar nicht. Ja, du gut, weißt, wer Pavlov auch hochgehalten da wurde es in der, ja, ich habe den auch sehr hochgehalten. Und vor allem Lukács hat doch zwei Pavlov-Bögen. Ja, der hat versucht, den Freud damit zu unterlaufen, mit Pavlov zu unterlaufen, der großen Ästhetik zu interessant. Dahmer hat gemeint, da hätte er im Grunde, hätte der späte Lukács dann doch den Freud übernommen und entdeckt, aber er hätte sich so geniert, dass er das lieber gehirnphysiologisch versucht hat auszudrücken. Na gut, aber das ist, ist interessant, das Stichwort Pawlow, weil es eben den Standpunkt einer Norm bezeichnet, den dieser, und das Einzige, was mich an deinen brillanten also Darstellung, finde ich, gestört hat, war das Wort Marxismus, einfach so. Ja. Was mich auch bei diesen Lexikonartikeln wahnsinnig stört, weil du hast aber hoffentlich bemerkt, dass es in Anführungszeichen das einzige Mal, was vorkommt in Schrift, habe ich in Anführungszeichen. Entschuldigung, ich wollte immer statt Marxismus sagen, die Marx-Lehre oder die Marx'schen Überlegung oder Überlegung im Gefolge von Marx. Ja. Das hat sich auch nicht gegen dich gerichtet. Nur ich habe es in Anführungszeichen. Dann ist sofort, aber in diesen Lexika, wo immer auch von von diesen Althusserianern zum Beispiel und immer wieder von der marxistischen Methode und Theorie und sowas pauschal wird, wird im Grunde das, was sie zum Teil auch kritisieren und aufweisen, diesen Standpunkt Verankerung von Wissenschaftsanspruch in Bezug auf die, das, was aus der marxischen Theorie Typ oder den marxischen Theorieaufbruch, sage ich gerne, dass Marx da was begonnen hat, ein gewisses Niveau, ein gewisses Terrain erobert hat in der Theoriebildung mit einem gewissen wissenschaftlichen Standard, dass sie von diesem Standpunkt aus das sofort verfestigen und verdinglichen und dann plötzlich, so wie Kautsky, der eben zu Recht als der Vater und der Statthalter der marxistischen Orthodoxie, so nannte es sich dann selber, bezeichnete, so schön nochmal gesagt hatte, 1908, der marxistische Sozialismus ist im Grunde nichts anderes als die Wissenschaft der Geschichte vom Standpunkt des Proletariats. Punkt. Also das würdest du sozusagen nochmal Ausgangs- und Endpunkt dessen, was du gesagt hast, zusammenfassen und verläuft dann eben in dieser Orthodoxie, wo es dann eigentlich in Rechtgläubigkeit, was das Wort hier heißt, bruchlos übergeht, dieser Wissenschaftsanspruch selbst. Ja. Insofern hätte sich das der Kreis von unserem, was wir jetzt gestreift haben, erstmal so weit geschlossen. Und mein Vorschlag wäre, einen kleinen Break zu machen, je nachdem, wie viel Zeit es gegeben ist, halbe Stunde könnte uns noch gegeben sein, oder 20 Minuten, also einfach mal aufatmen, Zigarettenpause oder 20 und einfach dann fragen und so, also dass einfach die Diskussion beginnen kann. Und was ich anbieten könnte, wäre eben in meinem inzwischen gefundenen Mittelfassung des heute herrschenden, zitierfähigen Begriffs von Wissenschaft, da noch ein paar Stichpunkte sozusagen ins Spiel zu geben oder wie man das sagt, zu werfen. Und im Zusammenhang auch mit sozusagen als Alternative mit dem, was Foucault, der ja sozusagen der Modewissenschaftler der Linken und hier auch sozusagen im Hause nun mal ist, das heißt im Hause, das heißt als Anhängsel, der immer noch nicht ganz von der Uni vom Unibetrieb wissenschaftlich selbstverständlich abgenabelten gesellschaftswissenschaftlichen Usus ist, ist halt Foucault, kommt dann an Foucault nicht vorbei, wie sich auch das Programm des, der Gegenuni auch zeigt. Und da noch ein paar Worte zu. Was hat Foucault jetzt aus den ganzen Dilemmata, die sich in der Mittelstraße, denke ich, zeigen, also im offiziellen, normativen, institutionalisierten, ich sage schon mal so diese Stichworte Wissenschaftsverständnis, dass ich eigentlich nur dadurch ausweise, dass es institutionalisiert vorab ist, dass es Normen vorab setzt, ja, und dass es Begründungen liefert, Punkt. Sonst wird eigentlich über Wissenschaftlichkeit nichts gesagt, als diese Normen wiederum. Und das bricht Foucault, hat es auf eine gewisse Weise aufgebrochen. Und dadurch vieles von dem, was eben dargestellt worden ist, in diesem großartigen Parforce-Ritt, hat Foucault das eigentlich nochmal versucht, in den 70er Jahren kritisch zu bündeln. Und was fängt man jetzt damit an? So, das wäre möglich, heute noch zu machen, wenn ihr wollt. Aber ich würde sagen, erstmal muss man jetzt die Diskussion genüge tun. Diskussionsfrage. Einen Termin, ich mache einen Termin. Ja, Entschuldigung, dass es heute mit dem Aristoteles nichts wurde, aber da kann man so weit ausholen müssen, das würde ich jetzt nachgetragen. Aber warum hättest du gern besser Aristoteles? Ja, auch. Ja, einfach, also so, mich hätte es halt interessiert, die griechische Philosophie eher auch grundlegend A rangegangen ist und B auch für die Konstituierung jetzt von moderner Staatlichkeit Standards gesetzt hat. Und ich denke halt auch, dass das als Bezugspunkt jetzt, was Universität ist, was Wissenschaft jetzt innerhalb einer Institutionalisierung eigentlich ja noch heißen kann. Erstmal eine Grundlage ist dann auch zu sehen, irgendwie ist jetzt das irgendwie schon die Grundlage gewesen oder eine Vorstufe von jetzt irgendwie einer hegelschen Herangehensweise. War das davon eigentlich schon enthalten, eigentlich von den Mechanismen her oder die Ansätze der Mechanismen? Und was heißt das dann eigentlich auch quasi jetzt von unterschiedlichen, von der Aufteilung des Wissens her? Ist das ja auch interessant, irgendwie, wenn man sich das dann über Platon und Aristoteles reinzieht. Da fing das Ganze ja eigentlich auch überhaupt an, das Ganze auch ja, philosophisch zu begründen, dass das Ganze erstmal sinnvoll ist, dass er als Vorwegläufer dann, um dann den heutigen Wissensbetrieb eigentlich dann ja, auch verständlich zu machen, jetzt irgendwie einerseits, wie kam, also so, weshalb wird es auch heute noch so gemacht und ja, dann auch, dann finde ich es erst sinnvoll, auch so die Defizite davon dann eigentlich auch aus unterschiedlichen Blickwinkel der Analysemöglichkeiten her dann auch zu spielen. Und dann darf ich hinzusetzen, letzten Endes, das bin ich froh, dass du das noch ansprichst, wenn ich es noch erwähnt, der Problemstellung, wie verhält sich sogenannte Philosophie zu dem Ganzen? Gehört das noch zur Wissenschaft, ja? Oder ist das so etwas wie ein metawissenschaftliches Ding? Wie weit gehört es dann nicht mehr dazu? Oder ist es nur einfach Blabla und blauer Dunst? Oder gehört es? Also das ist eine ganz ungeklärte Sache bis heute. Und das wiederum hängt mit dem Ideologieproblem und damit wiederum mit der Machtfunktion und so weiter aufs Intimste zusammen. Also das hast du ja ganz nah auch angeführt in deiner Fragestellung. Ob wir das heute noch umreißen können? Ja, ich muss auf jeden Fall los. Ja. Mach's gut. Noch viel. So, jetzt scheint 20 vor 5 zu sein. 10 vor 5. 10 vor 5. Jetzt legen wir mal fest, wie lange wir noch machen wollen oder welche Zwänge einanderleitig verpflichtet. Also mich würde einfach interessieren, aus welchen Motiven, einfach mal so dazwischen oder als Abschluss oder was immer, aus welchen Motiven wir hier sitzen, so ausgerechnet für Wissenschaft an und für sich. Das finde ich allein schon eine Sache. Also das ist ja sowas von Gebrochenes und sowas von Zerbröselndes. Also du kannst ja keinen positiven Wissenschaftsbegriff jetzt so entwickeln. Ich habe es halt mühsam mit diesem Wesenerscheinung, also Marxens Wissenschaftsanspruch nochmal hochzuhalten, der aber dann auch sich in nichts als Probleme auflöst wieder. Erstmal fängst du dann mit der Kategorie Wesen an, überhaupt mit der Frage von Kategorialität. Und dann fangen die Probleme eben an und gesichert ist da gar nichts. Nur dass es eben kein Standpunkt der wissenschaftlichen Weltanschauung oder sowas geben kann. So viel ist uns eigentlich sozusagen selbstverständlich geworden. Ne? Es sei, ja, gut. Wenn mich das interessiert. Warum sitzen wir überhaupt hier? Weil seit ich überhaupt Marx kenne, kam immer einer, der gesagt hat, finsterer Aberglauben, finsteres 18, 19. Jahrhundert. Zunächst wollte man halt dann auch immer zurückschlagen und sagen, das ist ja eine viel bessere Wissenschaft, als ihr eine habt. Tatsächlich, wir hatten im KPW selig auch mehrere Volkswirtschaftler und Betriebswirtschaftler und für die war das die größte Pein, weil keiner der Marxischen Begriffe, auch wenn sie überhaupt nicht vorkommen, kannst du in der Volkswirtschaft auch nur verwenden, zum Beispiel Mehrwert. Das hört sich doch als was ganz Eindeutiges, Klares an, wie viel wird produziert und so weiter. In die Wirklichkeit kommt der Begriff nicht vor. Und wie der Schumpeter hier sagt, auch die anderen Begriffe kannst du absolut nicht in der Form verwenden. Das war die größte Schizos. Die musste im Grunde überlegen, höre ich jetzt in der Schulung weg und schreibe ein Einser bei VWL oder höre ich zu und komme raus. Gerade da ist der Gegensatz am schärfsten. Und ich meine, es ist ja nicht so, als würde die gewöhnliche Nationalökonomie, sei es im Keynesian oder sei es in Friedman, da Chicago Boys sind, als würden die gar nichts rauskriegen. Nur sie müssen, wie der Schumpeter zeigt, so viele Nebelbedingungen weglassen, um ein berechenbares Feld zu erzeugen, dass es in Wirklichkeit dann natürlich doch nie zur Prognose reicht. Wenn er mal guckt, was sie immer, zum Beispiel, fast keiner hat den Aktiencrash von 2002 vorausgesehen. Oder diese ganzen Wirtschaftswachstumsprognosen, die werden so vorsichtig gehalten, dass man immer recht hat. Also tatsächlich, und was mich interessiert hat, um auf deine Frage zurückzukommen, ist einfach, mit welchem Sinn kann man sich dann eigentlich dagegen wappnen, wenn wir ja notgedrungen trotz allem Parasiten von der bürgerlichen Wissenschaft sind. Das heißt, ich sitze da in meinem Arm ohne Bücher, die offensichtlich von dieser produziert worden sind, hätte ich überhaupt keinen Zugang zu irgendwas. Ich muss also ein Verarbeitungsmaschinchen in mir herstellen, um überhaupt die zwei Welten zusammenzubringen. Also das war bei mir das Interesse. Aha. Und B, dass wirklich, seit ich anfing zu studieren, habe ich nach einer gewissen Zeit das deutliche Gefühl gehabt, dass man da in eine Sackgasse kommt. Also, wie ich anfing 1954, da war in der Germanistik war nur diese sogenannte immanent textkritische Methode überhaupt möglich. Ich kann keine andere. Du kriegst einen kleinen Text, sollst rauskriegen, von wem das ist, was man heute im Abitur noch manchmal macht, und sollst aus dieser Einzelstelle den ganzen Dichter entfalten. Er hätte eigentlich nur den Text schreiben müssen, dann hätten wir ihn gehabt, wie er ist. Und die sowohl biografische wie gar soziologische oder klassenmäßige Überlegungen waren schärfstens verfängt. Und da hat man schon genau lesen gelernt, das würde ich gar nicht abstreiten. Nur du warst nach ganz kurzer Zeit in einer vollkommenen Stille und Gefangenschaft. Der Steiger hat also schon mal seine drei Zeiten, die Zeit als innere Anschauung gebracht, reisende Zeit bei Brentano, stehende Gegenwart bei Goethe und so weiter. Und man hat es rumgerannt und hat für die anderen Dichter schnell auch noch eine eigene Zeit erfinden wollen. Aber da gab es nicht genug Vorrat. Du hattest nach ganz kurzer Zeit das Gefühl, in einer grauenhaften Sackgasse gefangen zu sein, ohne je wieder rauszukommen. In Wirklichkeit, im Rückblick war es natürlich so, dass man nach 1945 einfach der Geschichte entfliehen wollte. Und mit dieser Methode gab es überhaupt keine Geschichte, weder eine gute noch eine böse. Und das war zum Beispiel für mich, nach meiner Staatsarbeit, die ich mühsam hingesaut habe, habe ich 20 Jahre lang nichts mehr geschrieben oder auf jeden Fall einen derartigen Abscheu gehabt, weil ich das Gefühl hatte, alles, was man sagt, ist doch nur Geräusch. Also das ist so ein autografischer Teil, wie kann man überhaupt zu solchen Aussagen kommen, die außer dem, der es hingeschrieben hat, noch jemand interessieren, um es ganz plump zu sagen. Und was habe ich zur Wissenschaft getrieben? Also mir fällt es jetzt irgendwie schwierig, das so klar zu sagen. Es sind immer nur so Probleme, die auftauchen, sei es von der Trennung der Wissenschaften, also dass man, also was du vorhin auch beschrieben hast, diesen Punktstückchen, ja. Irgendwie an die Grenzen dieser einzelnen Fachdisziplinen oder so stößt, dann ja sowas, ich weiß nicht. Also ich könnte es jetzt wirklich nur bruchstückhaft sagen und habe mir, weiß nicht, habe mich damit auch nicht so beschäftigt. Also einerseits das Festhalten irgendwie an sowas wie Wissenschaft, andererseits aber auch gleichzeitig zu merken, dass das sehr problematisch ist und ich gar nicht sagen könnte, was denn jetzt die das so ausmacht, das Wissenschaftliche, ja, so ist genau. Eher so als ein, weiß nicht, Einstieg oder so. Ich dachte heute mal einen Besuch. Ich bin eigentlich ganz verblüfft darüber, wie schwierig mir die Beantwortung vorkommt von dieser Frage. Also eigentlich genau genommen fällt mir überhaupt nichts Vernünftiges zu hängen rein. Also so wie mir eigentlich auch vorher gar nicht klar war, warum ist das gleich von den vier Theorie-Praxis-Lokalveranstaltungen die mich am meisten interessiert. Also also außer dass es natürlich eine Fortsetzung sozusagen von einer Diskussion auch indiziert, also die Diskussion, was kann man mit diesem Begriff anfangen, also wie viel könnte es lohnen, den einfach auf den Müll zu werfen, den Begriff Wissenschaft, oder was kann man denn, wenn nicht, denn damit anfangen, was hat er denn mehr oder Überlegenes gegenüber dann Ersatzwörtern, die einfach nur Theorie oder Kritik. Aber es ist mir tatsächlich ganz, ganz schwierig, also außer halt im Kern, dass es da eben die Frage betrifft, also die Frage für mich, was ist das, womit ich mich beschäftige, was sind die Bücher, die ich lese, die ich eben dann ganz, also zum Teil eben für mich zu Hause lese oder zum Teil in irgendeiner Gruppe zusammen lese und bespreche, was findet da statt, also was für eine Auseinandersetzung ist das. Auf jeden Fall eine, die nicht das sein soll, was was es schon ganz, ganz viel gegeben hat früher, als ich studiert habe oder in irgendwelchen Gesprächen mit Freunden danach, nämlich eher so was, ja, du denkst halt das, ich denke halt das, und genau. Also mehr oder weniger eine Meinungsaustausch, eine große Beliebigkeit und eben die Tendenz, jedenfalls mit, für meinen Geschmack, mit zu vielen Leuten, also es gibt da jetzt keine Wahrheit, sondern man kommt aus verschiedenen Gründen zu verschiedenen Einschätzungen von der Welt oder von verschiedenen Sachverhalten, und damit hat sie es. Und alles, aller Versuch, aller Anstrengung, da drüber rauszukommen, also irgendwie einen Kern zu finden oder so, ist dann eine Zumutung, funktioniert nicht. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen ähnlich. Ich wollte mir eigentlich ehrlich gesagt auch nur mal dieses Gegenuni-Programm daraus was anschauen und habe dann mal in das Programm geguckt, und dann hätte ich jetzt zum Beispiel ja auch diesen Foucault-Lesekreis wahrnehmen können. Ja, der aber scheint doch mal, da kannst du. Nein, ich wollte ja auch gar nicht, ja, also. Aber daran irgendwie nochmal demonstrieren. Ich habe gerade darüber nachgedacht, und in letzter Zeit ist mir dieser Begriff Wissenschaft wieder ein bisschen sympathischer geworden, wegen dem, was du so gesagt hast. Ne? Vorher hatte man da, weil diese Trennung zwischen Werturteil und Sachurteil ja ganz stark in diesen Begriff irgendwie eingeschrieben ist, hat man den ja irgendwie immer so für erkenntnistheoretisch auch total naiv gehalten und so. Und mittlerweile, wo es diese ganzen Foucault zum Beispiel, der noch an die Wahrheit glaubt, ist irgendwie naiv, ne? Das ist nur ein Diskurs oder ein Machteffekt. Der so ein totaler Ideologiebegriff, der überall im Schwange ist, hat das mittlerweile ja wieder was ganz Sympathisches. Deswegen habe ich mir auch heute irgendwie die Wissenschaftsveranstaltung ausgesucht und nicht die Machtwissensveranstaltung. Doch, das stimmt. Und man müsste vielleicht doch noch was zur Ehre von der antiken Wissenschaft sagen. Da war tatsächlich der große Unterschied zwischen der antiken Wissenschaft und der heutigen war, dass die Antike gerade keine materielle Anwendung eigentlich duldete. Also selbst Archimedes und so, von dem immer erzählt wird, wie er die Schiffe angezündet hat, war wahrscheinlich weniger stolz drauf, als dass er mit dem Hebelsgesetz sozusagen eine Welterklärung hatte. Und das ist zunächst ja von der Aufklärung ganz scharf kritisiert worden. Also Plato sagt, wir werden Wissenschaftler und Philosophen, damit wir unerschütterlich bleiben. Und siehst dann in der platonischen Akademie, das soll kein Medeis es ito ageometretos, ja, kein Mathematikkenntnisse soll reingehen, weil nämlich im Anblick der mathematischen Formen du dir eine Ewigkeit verschaffen kannst, die kein irdisches Ding schon hat. Also der antike Philosoph soll vor allem sich losreißen von der bösen Welt und eine Herrschaft über sich selbst, was Foucault dann in seinen letzten zwei Bänden ja ganz stark bringt, erringen, in der er Distanz gewinnt. Und die Aufklärung, mit Lessing vor allem, hat das zunächst natürlich ganz scharf kritisiert und gesagt, was hilft mir andächtig schwärmen, ich möchte richtig handeln. Also da ist der Gegensatz zwischen nur schauen, kontemplativ sein und aktiv sein, handeln, ganz stark ausgebaut worden. Nur, wie du ja sagst, wenn ich die heutige Aufsätze in der Zeit lese über Wissenschaft, da steht dann unsere Wissenschaftsministerin und irgendjemand von Siemens, und sie diskutieren bloß, wie kann ich den Weg von der Grundlagenwissenschaft, Forschung bis zum Patent bei Siemens möglichst kurz machen. Da sehe ich, wie vollkommen nicht einmal Praxis ein umfassender Sinn, sondern aktionistisch im Grunde nur noch am Output gearbeitet wird. Also mehr Patente, mehr Wahrheit sozusagen, mehr Erkenntnis. Und von da aus gesehen muss man sagen, dass tatsächlich, was Adorno dann auch immer betont hat, die Wissenschaft wirklich die Fähigkeit haben sollte, in uns wenigstens so viel Distanz zur bösen Welt zu erzeugen, dass man eine Art von Abstand gewinnt. Weil oft wird auch Marxismus so verstanden, Hauptsache ist, es kommt was zum Handeln raus. In Wirklichkeit heißt es, hat er heute nochmal zu sagen, nicht, die Welt ist bisher anders interpretiert, immer nur anders interpretiert worden. Es kommt aber darauf an, nicht zu handeln, sondern sie zu ändern. Und dieses Ändern setzt ja genau eine Distanz voraus. Wenn ich nämlich nur mitschlappe, kann ich nichts ändern, sondern nur halt versuche, der Erste zu sein. Insofern würde ich sagen, hat heute dieser antike Wissenschaftsbegriff wieder eine Rehabilitation verdient, dass er uns unter Umständen in kürzere oder längere Distanz zu der Welt, wie sie ist, versetzt, um überhaupt mal von außen her, vom Abstand her, zu sehen, was da eigentlich läuft. Ja, vor allem setzt es ja die, also nicht irgendeine Distanz, sondern diese Distanz kann ja nur die eines sich weitenden Blickes sein, der Anstrengung nach, als ein Stück Praxis oder sogar Arbeit verstanden, wissenschaftliche Arbeit. Und die kann von daher auch nur hochgradig kollektiv sein, wie sie auch so oder so immer war, nämlich auf die Totalität. Es ist der Versuch, es kann nur der Versuch sein, die Totalität einigermaßen besser zu, approximativ besser zu erkennen. Und da liegt das in jedem Wort, das schießt dann sofort auseinander. Was heißt jetzt erkennen? Heißt das begreifen oder heißt das beschreiben? Läuft das bei der geschichtlichen Totalität in der Hermeneutik aus? Oder läuft das in positivistische, also wie auch Engels und Marx sagten, positive Wissenschaften, diese Trennungen, Disziplinen aus? Wie ist das Verhältnis zur Praxis jeweils? Ich habe nur diese schöne Marx-Stelle noch, gerade noch, wollte ich noch mal vorlesen, in der Fußnote, Kapitalband 1, Seite 407, hat er so ganz nüchtern bei der Wertabgabe der Maschinerie an das Produkt in der Fußnote noch bemerkt: Die Wissenschaft kostet den Kapitalisten überhaupt nichts, was ihn durchaus nicht hindert, sie zu exploitieren. Die fremde, in Anführungszeichen, fremde Wissenschaft wird dem Kapital einverleibt wie fremde Arbeit. Also die Wissenschaft ist dem Kapital erstmal fremd. Deswegen fremde Wissenschaft wird dem Kapital einverleibt wie fremde Arbeit. Kapitalistische Aneignung, kapitalistische in Anführungszeichen, und persönliche Aneignung, persönlich in Anführungszeichen, also er drückt sich sehr vorsichtig aus, kapitalistische Aneignung und persönliche Aneignung, sei es von Wissenschaft, sei es von materiellem Reichtum, sind aber ganz und gar disparate Dinge. Also da wird die Aneignungsfrage gestellt, mehr so nebenhin. Und wir erinnern uns, dass Marx schon in den Grundrissen, aber dann auch an anderen Stellen, später Band 3 und so, immer wieder auf den General Intellect abhebt, wo diese Produktion durch die zwangsweise qua Lohnarbeit assoziierten, also erzwungene Assoziation nennt Marx die Lohnarbeit, Personen, ja, vermittelt über die Dinge eben auch als das fixe Kapital, ne? Als dieses Ensemble der Dinge, das fixe Kapital, Kapital fix, ein ganz großes Grundrisskapitel, wo schon ganz doll dieser sich wickelnde Kommunismus der Möglichkeit nach schon aufscheint, durchschimmert. Und wo das dann wirklich um die Aneignung, dieses General Intellect, der aufgrund dieses Aggregats, so nennt es Marx auch, das Technologie und Wissenschaft als zunehmend größte Produktivkraft, erste Produktivkraft und so sind die Termini, sich entweder eben quasi selbst aneignet, also das Kapital, vergegenständliche tote Arbeit in diesem Aggregatzustand toter Dinge, oder angeeignet wird von diesen assoziierten Personen, die es hervorbringen. Also diese Dialektik, das ist dann wieder diese Subjekt-Objekt-Dialektik. Also das geht sozusagen von dieser Fremdheit von Wissenschaft auch aus, und die Wissenschaft sich anzueignen, wird damit ganz, ganz eindeutig in einem sehr, ja, fast möchte ich sagen, pragmatischen Wissenschaftsverständnis zur Lebensfrage dessen, ob die kapitalistische Produktionsweise und die einhergehende Entfremdung der Individuen von diesen Potenzen und von diesem Reichtum eben auch in eine kommunistische Produktion, Aneignung, Produktion und Verteilung umgekippt werden kann, so umgewendet werden kann. Das ist eigentlich, steckt schon, und deswegen ist diese Aufklärungstradition von Wissenschaft auf dieser Schiene, wird es ja von Marx, von Engels und vielen anderen in so einem ungeheuren Wissenschaftsoptimismus des Aufbruchsära des 19. Jahrhunderts auch auf dieser Schiene weitergeführt und weitergeschoben, also die Aufklärung, die Selbstaufklärung ist eigentlich diese Wiederzusammenführung im naturwissenschaftlichen Sinne, war das ganz sinnfällig damals, ganz augenfällig, zu jener Zeit von dem, was ursprünglich in der griechischen Auffassung von Wissen und Wissenschaft sehr, sehr, sehr scharf getrennt worden ist, basierend auf dieser Sklavenklassentrennung, Sklavenhalter und zwischen Zwischenklassen, Handwerker, ja, Bauern. Das hat sich ausgedrückt damals in dieser schroffen Trennung von der bloß, wie du es sehr schön geschildert hast, an der Mathematik resultierenden kontemplativen, dem kontemplativen Wissenschaftsethos, könnte man sagen. Und das, da wäre dann auch ganz klar, dass es sich um quasi, das ist ein furchtbares Wort, Naturanalogie, so etwas Parasitäres handelt, weil du vorher das Wort benutzt hast, da hätte ich ich meine, zusammengezogen. Ich meine, sekundär abhängig. Wir sind ja sozusagen... Wir wissen ja, dass man das Wort nicht verwendet. Aber da hätte es am ehesten gestimmt, das will ich damit nur sagen. Ja, ja. Wir sind also alles andere als parasitär zur Wissenschaft, sie sind uns einfach fremd in diesem Sinne. Wir müssten sie uns aneignen oder wir produzieren Wissenschaft mit diesem General Intellect und so, aber es ist uns fremd, so sitzen wir auch hier, während... er ist uns in einem ungeheuren gesellschaftlichen Wissenschaftsbetrieb verdinglicht und da hat er seine Eigendynamik. Ja, so erleben wir dieses Wissenschaftsbetrieb, wir wollen uns darin qualifizieren irgendwie, aber wir sitzen dann, oder wir haben es versucht, uns da zu qualifizieren und sitzen dann ratlos da. Es ist entgleitet und wir gleiten daran ab. Ja, so geht es mir jedenfalls damit. Und in dieser Anstrengung, dass in einer Aufklärung, wo dann solche Sentenzen etwa sind, bei Marx, ja, wenn die Wissenschaft, ich kann es jetzt nicht nachblättern, das ist in diesem beim Labikaden sehr schön drin, dieses Zitat, ja, meint Marx, wenn erstmal die wissenschaftliche Ausarbeitung der Möglichkeit von bewusster kommunistischer Produktion und Verteilung, wenn die erstmal geliefert ist, dann kann man, also auf dem Papier, wenn ich das erstmal gemacht habe im British Museum sozusagen, dann kann sie auch ganz leicht popularisiert werden. Das ist so eine Briefstelle. Aber das scheint doch dem zu widersprechen, was die Kritik an Proudhon war. Ja. Weil Proudhon hatte ja schon gesagt, du willst erst Rezepte und dann fängst du erst an zu kochen. Und er wollte ja in Kochen lernen. Und aber Steins hat er dann auf seine alten Tage, was ich auch stark verdächtigt habe, dann doch gemeint, wenn man es nur erstmal ganz als Planskizze hat, wäre es ja leicht durchzuführen. Tja, und das ist zum Beispiel etwas, wo Castoriadis, Cardan und andere in den 60er Jahren dann auch nochmal in so einer Anstrengung in Frankreich, das auch mit Nietzsche etwa zu vermitteln, diesen Bankrott, dieses Diamant in Form der KP-Ideologie des Spätstalinismus und des Poststalinismus, gerade in Frankreich, sozusagen dieses französische Denken, das dann mit Nietzsche versucht hat, das alles zu zertrümmern und dieses Theoriensystem auch zu zertrümmern, was wir dann eben Poststrukturalismus auch überhaupt als Pomo sozusagen vor Augen haben der letzten 30 Jahre, ne? Das war, das ging aus von dieser Unerträglichkeit dieses krakenhaften Wissenschaftskorpus, der also von beiden Blöcken her, die damals noch existierten, eben einen Standpunkt der Wissenschaftlichkeit etabliert hat. Das ist bei Mittelstraß, ich kam jetzt noch nicht dazu, einfach die Normen-Selbstbegründung, also Selbstreferenzialität der normativen Vorgaben, ja, als Institution und mehr nicht, damit man wieder so gottvoll naiv dann beim Mittelstraß heißt, ja, also ich muss das gerade nochmal hier, der Zunge muss man sich das zergehen lassen, gegenüber dem unabgesicherten und häufig subjektiven Meinen, das ist noch Hegel, steht das wissenschaftliche Wissen unter Begründungsanspruch, siehe Begründung. Das heißt, für seine Aussagen wird unterstellt, dass sie in jeder kompetent und rational geführten Argumentation Zustimmung finden können. Siehe Dialog rationaler. Also das nenne ich selbstreferenziell, denn was ist dann bitteschön rational und kompetent vor allem? Ja, also das, und dann kommt es gleich dazu, es ist institutionalisiertes Wissen. Das ist wissenschaftliches Wissen. Genau. Nicht irgendein Alltagswissen. Beim Alltagswissen, da wo sogar eine Lebens- und Weltorientierung gleich am Anfang, im ersten Halbsatz gesetzt wird, Wissenschaft, Bezeichnung für eine Lebens- und Weltorientierung, oha, ja, das ist noch dieser Ethos, auch von der Antike her, des stoischen Philosophen und auch, ja, also der Vorsokratiker und so weiter, insführe Ethos wie bei Epiktet so, dass die Seelenruhe, die Ataraxia, ja, die Suspension der Affekte, der Triebe, all das ist ja dieser außerordentlich faszinierende, noch der späte Lukács war fasziniert, und sagt, wir brauchen kommunistische Stoiker in dieser Zeit, hat der späte Lukács im Anthologieprojekt noch postuliert, so wie Lenin angeblich einer gewesen wäre. Oh, also so handlungsfähig, praxisfit, also totale Manager sozusagen der sozialen Revolution, aber gleichzeitig absolut, heute würde man sagen, absolut cool, ja, in jeder Lebenssituation, ja. Und dann die Dialektik unmittelbar, wie das in einem, ich springe jetzt etwas, auch wunderbare Lenin-Zitate beim Labikar, weil das ja alles Leninisten sind, diese Altsterianer, da wird dann Lenin zitiert, wo er sagt, Wissenschaft ist Der Marxismus als Wissenschaft, der, oder der wissenschaftliche Charakter des Marxismus besteht darin, dass er unmittelbar sich in praktische Lösungen umsetzt. Genau. Das ist Managerdenke. Mit einem hohen, also hochethisch aufgeladen. Er hat dann eben die Dialektik studiert, Hegel, da kann man sich die Anmerkungen, Anstreichungen, wie er sich da angestrengt hat und auch mit Resultaten und hat das dann wirklich umgesetzt in die Technik des Aufstands in dem November-Coup 1917. Fraglos, hätte er diese Dialektik nicht so gepaukt sozusagen in dieser Kriegszeit, dann wäre er nicht in der Lage gewesen, mit einer solchen Feinfühligkeit, behaupte ich mal, ja, das in so ein praktisches Handeln in den November-Coup, der sozusagen geschichtliche Öffnung war für ein ungeheures Experiment mit Hekatompen und so, was sich aber quasi also gelohnt hat als ein Experiment, das umzusetzen. Und nein, nicht übermorgen, wir müssen ihn morgen machen, ja, sonst ist es zu spät. Wir dürfen auch keinen Tag früher machen. Und das ist so ungefähr diese Umsetzungsfähigkeit des dialektischen, also sozusagen der Wissenschaft der Logik, unmittelbar in diese Praxis. Und das ist aber genau eben nicht genügend im Anspruch von Wissenschaft, sondern das ist was anderes. Nee, das ist Aufmerksamkeit. Ja. Ich behaupte, in keiner Wissenschaft hätte Lenin voraussagen können, dass gerade der 17. Oktober und nicht der 18. ist, sondern die Wissenschaft dient ihm dazu, eine Aufmerksamkeit zu entwickeln, um die Macht und das Parallelogramm der Kräfte, so ja, zu erkennen und dann loszuschlagen. Aber ja. Aufmerksamkeit ist für mich was anderes als Berechnung. Ich bräuchte nicht aufmerksam sein, wenn ich alles vorausberechnen könnte. Könnte ich ja sagen, es kommt sowieso. Ja. Das ist ja mein alter Satz, dass Lenin die ganze Marxismus nicht, oder marxistische Wissenschaften, Entschuldigung, nicht zum Berechnen der Folge, sondern es war trotz allem ein Wagnis, also im Sinn von, ich setze jetzt drauf. Mhm. Weil es einfach im Durcheinander der täglichen Praxis gibt es diese Durchsichtigkeit der Wissenschaft schlichtweg nicht. Sondern du kannst nur aufmerksam werden, sensibilisiert, wie man heute sagt. Mhm. Ja, ich wollte mit diesem Lenin-Beispiel nur darauf hin, dass auch auf einem ganz hohen Niveau des wissenschaftlichen Selbstanspruchs bei Leuten, die das gleichzeitig also auf virtuose Art auch kollektiv mit revolutionärer Praxis verbinden, ja, können, dass das nicht dem wirklichen Kriterium genügen kann, weil es dann wieder umschlägt, also von der Kontemplation auf der einen Seite, wollte ich jetzt nochmal hinweisen auf ein Beispiel, auf ein prägnantes Beispiel von, ich nenne es einfach Unmittelbarismus, wo das dann nämlich genau in diese, bei aller Aufmerksamkeit und dem ganzen Sensorium fürs Handgemenge, ja, sich in eine, ja, auf der Linie dann auch Pavlov und alles, in einen Standpunkt der Erzieher der Menschheit sozusagen, einen Erziehungsdiktaturstandpunkt verwandelt. Das wollte ich mal so als Pole gegenüberstellen, wie damit Wissenschaft bisher versucht worden ist, mit höchstem Anspruch umzugehen. Ja? Und wollte ich eigentlich darauf hinaus, das kann man vielleicht auch nur jetzt so, also für mich ist das so eine Art Abrundung, ich wollte es einfach erreichen, dass man an den Punkt kommt, wo man jetzt mal eine kluge Kritik, die in Frankreich eben da entwickelt worden ist und die von den Situationisten in zwei Thesen, die ich gern vorlesen würde, oder drei Thesen so, aus denen ich kurz was zitieren würde, das finde ich eine kluge Kritik auch an der marxischen Zeitbedingtheit, also wenn man Zeitbedingtheit kritisieren kann, also man überprüft sie halt und die marxische Wissenschaftsauffassung, die so hoch gesteckt und so hochgespannt ist, schlägt dadurch unter Umständen auch schon wieder um in eine Blockierung in eine Selbstblockierung. Sie blockiert ja nicht die Praxis, sondern die Kritik aus schon Wissensauffassung, die Wissenschaft erst so fertig zu liefern, alles ausgerechnet zu haben im Kapital und alle Bände bis zum Staat und zum Weltmarkt geschafft zu haben, ja, und das womöglich auch individuell, weil es ja niemand anders gemacht hat, krankte eben genau an der unentwickelten Praxis seiner Zeit, weil es niemand anderes gemacht hat, weil er als einziger, was hat er geflucht, der Marx, als diese Geschäfte der Internationale, als so ein Sekretär, alle erledigen musste und nicht wieder an den Schreibtisch kam. Das hat er gejubelt, als endlich die Internationale sozusagen aufs Eis nach New York nach Harlem oder so geschoben worden war, damit sie sozusagen eingeht und er endlich wieder frei war, diesen wissenschaftlichen Schlag sozusagen für die Bourgeoisie zu vorzubereiten oder zu liefern. Und das, da würde ich das gerne mal hier kurz zitieren. wie das in diesem in die Gesellschaft des Spektakels von Debord dann versucht wird, dieses Problem zu formulieren. Das kommt, wie gesagt, nicht von Debord selbst, sondern von Castoriadis, der es aber in eine andere Richtung dann geschoben hat, in eine Marx-Kritik, die dann irgendwie nicht mehr greift. Aber hier, das finde ich eben sehr, sehr richtig gewichtet, wo er schreibt, was die Marxische Theorie eng mit dem wissenschaftlichen Denken verbindet, also hier schon mal Theorie und wissenschaftliches Denken ist nicht einfach identisch, was die Marxische Theorie eng mit dem wissenschaftlichen Denken verbindet, ist das Rationelle der Kräfte, die in der Gesellschaft walten. Aber sie, nämlich diese Theorie, ist grundlegend ein Jenseits des wissenschaftlichen Denkens, in dem dieses nur als Aufgehobenes aufbewahrt wird. Es geht um ein Begreifen des Kampfes und keineswegs des Gesetzes. Wir kennen, also so wird das deutsche Ideologie zitiert, wir kennen nur eine einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Das war jetzt ein Punkt, der auch in den ganzen linken Lexika-Artikeln sehr stark gemacht wird. Das ist, finde ich, also auch genau den Punkt dabei, dass Wissenschaft sich, fast möchte ich an Benjamins Löschblatt-Vergleich denken, dass es sozusagen sich in die Praxis der Geschichte selbst möglichst mit ganzer Kraft auflösen muss, oder dass es die Geschichte, die es versucht zu erklären, die geschichtliche Praxis, diesen Prozess eben, Proletariat nicht als einen Standpunkt, sondern als einen Prozess, das sich vollzieht, Neuzusammensetzung und so weiter, und Arbeit des Bewusstseins hin zur Klasse des Bewusstseins nach Möglichkeit oder die Vermobbungstendenzen und so, dieser ständige proteische Gestaltwandel eben, ja, substanzielles Dasein der Proletarität als Verkaufen müssen der wahre Arbeitskraft, aber eine Milchstraße der Klassenströmungen, wie das mal jemand nannte, ja, in dem Gestaltwandel der Proletarität, das richtig zu begreifen in der Zelle, Proletarität als Verkaufen müssen der Arbeitskraft, als Produzieren des Kapitals, als Bestandteil der produktiven Gesamtarbeiterinnen, das ist sozusagen das Wesen daran, das nicht isolieren, das Real festhalten, aber gleichzeitig, wie Adorno auch angeklagt hat, diese Kategorie ständig in ihrer Veränderung auch beschreiben und plastisch, wie Hegel das nannte, das Plastische logisch ausdrücken, ja, aber eben nicht in einem Logizismus, wie Hegel wieder im System sperren, so muss es kommen, so ist es, das ist das Gesetz und das vollzieht sich, ja, teleologisch, sondern diese ständig wieder Öffnung, das geht alles nur als ein sich Auflösen des wissenschaftlichen Denkens in die Praxis dieser Kämpfe selber. Also Marx hat mal einen Brief, also das Kapital 2, versuchte, dem Engels einen Plan zu schildern, nachdem Band 1 fertig war, endlich. Und dann hat er am Schluss dieses Briefes so schön geschrieben, ja, was soll jetzt das Ganze, diese Rechnungen und diese Reproduktionsschemata-Versuche und all das, wozu das eigentlich, ja, damit die ganze Scheiße in Klassenkampf sich am Schluss auflöst. Also da hat er sozusagen selbst so formuliert, ja. Und jetzt wird es aber, das wird hier also sozusagen angemahnt, und dann wird aber diese Homogenisierung ist ein Wort, das Lukács oft benutzt, weiß nicht, ob das ein glückliches Wort ist, ob er eine richtige Vorstellung mit verbindet, aber diese Kohärenz ist das Wort dafür, der positiven Wissenschaften, der Disziplinen, ja, in der Wissenschaft der Geschichte, die anzustreben wäre, und wiederum in einer Kohärenz, einer bewussten, möglichst bewussten Kohärenz mit der Praxis und den Praxisformen, an denen man teilnimmt, das wäre dieser Löschblatt-Effekt, dann löst sich das in die geschichtliche Praxis immer wieder auf, wird von ihr absorbiert, diese Theoriebildung, diese wissenschaftliche, und kann dann halt auch neue Fragestellungen ständig zeitigen, die dann wiederum einer wissenschaftlichen Aspektesuspension und dieser wissenschaftlichen Disziplin als ein Ethos, ja, auch die den herausfordern, die dann wieder erheischen, und dann kann das sozusagen in einer neuen Spiraldrehung weitergehen. Das wäre so das Paradigma. Da wird dann hier weiter kritisiert, die bürgerliche Epoche, die Geschichte wissenschaftlich begründen will, so heißt es in die Gesellschaft des Spektakels, diese bürgerliche Epoche übersieht die Tatsache, dass diese verfügbare Wissenschaft viel mehr mit der Ökonomie geschichtlich begründet werden sollte. Umgekehrt hängt die Geschichte radikal von dieser Kenntnis ab, aber nur insofern, als diese Geschichte Wirtschaftsgeschichte bleibt. Wie weit im Übrigen der Anteil der Geschichte an der Wirtschaft selbst, der Gesamtprozess, der seine eigenen wissenschaftlichen Grundvoraussetzungen verändert, von dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Betrachtung übersehen, und zwar negligé heißt es im Original, also nicht überblickt, sondern vernachlässigt, übersehen werden konnte. Ja, wie weit dieser Anteil der Geschichte an der Wirtschaft selbst, dieser Gesamtprozess vernachlässigt werden konnte, also nicht gesehen werden konnte, wird durch die Nichtigkeit der sozialistischen Berechnungen gezeigt, die die exakte Periodizität der Krisen festgestellt zu haben glaubten und seitdem es der ständigen Intervention des Staates gelungen ist, die Krisentendenzen zu kompensieren, sieht dieselbe Art von Beweisführung in diesem Gleichgewicht eine endgültige wirtschaftliche Harmonie. Das Projekt, die Wirtschaft zu überwinden, von der Geschichte Besitz zu ergreifen, kann nicht selbst wissenschaftlich sein. Auch wenn es die Wissenschaft, das auch ist, glaube ich, eine Fehlübersetzung, es kann nicht selbst wissenschaftlich sein, wenn es die Wissenschaft der Gesellschaft kennen und zu sich zurückführen muss. Oder auch wenn es die Wissenschaft von der Gesellschaft kennen und zu sich zurückführen muss, kann es nicht sozusagen in Wissenschaft, auf dem wissenschaftlichen Terrain, in der Sphäre des Wissenschaftlichen verbleiben. In dieser letzten Bewegung, die die gegenwärtige Geschichte durch eine, das ist in den 60er Jahren, 67 geschrieben, eine wissenschaftliche Erkenntnis zu beherrschen glaubt, ist der revolutionäre Standpunkt bürgerlich geblieben. Und dann heißt es weiter, nachdem gezeigt wird, wie utopisch, das hatte ich eingangs gesagt, wie utopisch im Grunde dieser naive, systemische, ganzheitliche Wissenschaftsanspruch ist und auch noch in den sogenannten Marxismus hineinspukte, heißt es weiter, gerade die deterministisch-wissenschaftliche Seite im marxischen Denken selbst war die Bresche, durch die der Prozess der sogenannten Ideologisierung, das heißt, dass es zu einer Herrschaftsideologie wurde, der Marxismus, noch zu seinen Lebzeiten eindrang und umso mehr in das der Arbeiterbewegung hinterlassene theoretische Erbe. Die Ankunft des Subjekts der Geschichte wird noch auf später verschoben und die geschichtliche Wissenschaft par excellence, das heißt die Ökonomie, strebt immer weitgehender darauf hin, die Notwendigkeit eigener zukünftigen Negation zu garantieren. Aber dadurch wird die revolutionäre Praxis, die einzige Wahrheit dieser Negation ist, aus dem Bereich der theoretischen Anschauung verstoßen. Daher gilt es, geduldig die wirtschaftliche Entwicklung zu studieren und noch das daraus erfolgende Leid mit einer hegelischen Ruhe zu dulden, was im Resultat Friedhof der guten Absichten bleibt. Man entdeckt, dass jetzt der Wissenschaft der Revolutionen zufolge das Bewusstsein immer zu früh kommt und belehrt werden muss. Und Marx selbst schrieb dann 1895, oder Engels schrieb das, die Geschichte hat uns und allen, die ähnlich dachten, nämlich dass mit der Krise die Revolution auf dem Kontinent ausbricht, Unrecht gegeben. Sie hat klargemacht, dass der Stand der ökonomischen Entwicklung auf dem Kontinent damals noch bei weitem nicht reif war. Da kommt dann das Reifekriterium rein. Sein ganzes Leben lang hat Marx den einheitlichen Gesichtspunkt seiner Theorie aufrechterhalten, aber die Darstellung seiner Theorie hat sie auf den Boden des herrschenden Denkens begeben, indem sie sich in der Form von Kritiken besonderer Disziplinen, hauptsächlich der Kritik der grundlegenden Wissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft, der politischen Ökonomie, präzisiert. Diese Verstümmelung, die später als endgültig akzeptiert wurde, hat den sogenannten Marxismus gebildet. Dann heißt es abschließend, der Mangel in der marxischen Theorie ist natürlich der Mangel des revolutionären Kampfes des Proletariats seiner Epoche. Tschüss. Tschüss. Die Arbeiterklasse in Deutschland von 1848 hat nicht die Revolution in Permanenz dekretiert. Die Kommune wurde in der Isolierung besiegt. Die revolutionäre Theorie kann daher noch nicht ihre eigene vollständige Existenz erreichen. Das entspricht genau dem marxischen Kriterium an Wissenschaftlichkeit. Die kann nicht weiter hinaus sein als der Kommunismus als wirkliche Bewegung und als Klassenbewegung schon ist. Darauf angewiesen zu sein, diese Theorie in der Absonderung der gelehrten Arbeit im British Museum zu verteidigen und zu präzisieren, implizierte einen Verlust in der Theorie selbst. Gerade die auf die Zukunft der Entwicklung der Arbeiterklasse bezogenen wissenschaftlichen Rechtfertigungen und die mit ihnen verbundene organisatorische Praxis sollten in ein weiter fortgeschrittenes Stadium zu Hindernissen für das proletarische Bewusstsein werden. Die ganze theoretische Mangelhaftigkeit bei der wissenschaftlichen Verteidigung der proletarischen Revolution kann sowohl was den Inhalt als was die Form der Darstellung angeht auf eine Identifizierung des Proletariats mit der Bourgeoisie unter dem Gesichtspunkt der revolutionären Machtergreifung zurückgeführt werden. Das führt dann genau, also das geht jetzt in eine andere Kurve über, das war jetzt eigentlich schon eine These zu weit, aber da ging es nochmal um die Mangelhaftigkeit, theoretische Mangelhaftigkeit bei der wissenschaftlichen Verteidigung. Aber den einen das ist eine interessante Kritik. Ich will die jetzt nicht einfach so ja, als Weisheit der wieso sie kritisiere, dass es Kritik ist. Entschuldigung, wir sind gerade in einer hochkarätigen Diskussion. Ich kann, jetzt nicht. Hast du noch Patient übrig? Nein, jetzt nicht. Ich habe dir vorhin schon Dings gegeben. Bitte, ja, wir müssen jetzt, ja. Können uns das nicht stören lassen. Für nächstes Mal. Wie war es denn? Danke. Alle Marx'schen Schriften sind ja wirklich Kritik. Und da hat man ja immer gesehen, das ist die Fortsetzung von Kant. der einfach sagt, es war kein anderer Standpunkt mehr üblich als der kritische. Mhm. Und so habe ich es ja auch aufgepasst. Ich kann nicht einholen, wenn ich neue Theorie entwickle, sondern ich gehe an den Widersprüchen von Ricardo und so weiter, die ja für sich selber sehr gute Erklärungen haben, so weit, dass ich das erschüttere in seiner Geltung, ohne nun aber einen neuen Kodex von Gültigkeiten aufzustellen. Also im Kritischen ist ja genau die Negativität enthalten, die sich der Voraussage entzieht. Wie Marx immer gesagt hat, ich male nicht die künftige Welt aus, mhm. wenn er nicht gerade diesen Gedanke vom Rezept hatte. So ist es hier ja, ich finde das Kritische ist gerade das Gute. Ja, das verstehe weil ich. Weil sie es aber, in, was du vorgelesen hast, kritisiert doch, es hätte sich in der Form der Kritik, ich habe es jetzt immer völlig im Kopf verknöchert und stillgestellt sozusagen. Diese wissenschaftliche Darstellungsform. Das war das große Ringen um die Darstellungsform. Und er wollte ja, das hat oft genug auch erklärt, hat sich ja deswegen so schwer gemacht, auch gerade mit Band 1 da einen Anfang zu finden, der wirklich total fugenlos standhält als artistisches Ganzes. Diese artistische war ja, und das ist ja fast schon tragisch, weil das wurde ja, oder ist großartig, gerade, dass es sich eben nicht als ein artistisches von der Wissenschafts Modell abtrennt, wie bei den Alten noch, wo eben ja, das Artistische ja. so, das waren dann diese Künste, die handwerklichen Künste und so. Und das soll ja gerade ab, das wird ja in eine neue Kohärenz gebracht von ihm. Kritisch versteht durch die Darstellungsform. Ja? Und das ist ja nun, und das soll nun auch noch die Form sein, wo sich dann auch alles sehr gut und einfach popularisieren lässt. Und genau das ist ja gescheitert nach dieser Kritik. Das heißt, es hat sich selbst durch diesen Wissenschaftsanspruch, es muss ein artistisch abgerundetes Ganze sein, womöglich auch alles ausgerechnet ist, sage ich immer noch so dazu, wo alles bis in die Metaphorik, auch literarisch, stilistisch total perfekt ist. Ja, und das muss alles in so und so vielen Bänden fertig sein. Ja, das ermöglicht überhaupt erst, dass es weitergeht in der Praxis und dass die Praxis auch einen... also ein revolutionäres Niveau auch erreichen kann. Dieser Wissenschaftsanspruch und diese Wissenschaftsvorstellung, die wäre der Kritik eher abträglich gewesen, ist hier die These. So, also habe ich das jetzt hier verstanden. Ich habe es ja mehrmals, wir haben es ja mehrmals auch diskutiert im Spektakelkurs und so, und das ist, finde ich, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das vielleicht eben auch ein Abrücken von diesem Anspruch ist, den Marx errichtet hat, um eben endlich wegzukommen von dieser Last der Orthodoxie, ne, von den toten Geschlechtern der Marxisten, die eben genau immer, ja. wie hier geschildert wird, den Attentismus oder auch wieder bei Lenin diese Putschpraxis, die alle ihre Gründe hatten und das alles wissenschaftlich sozusagen ausweisen konnten. Wieder zu öffnen in die Praxis selbst als das Kriterium. Das ist ja voll im marxischen Sinne auch. Wird auch an anderen Stellen Marx sozusagen gegen diesen überzogenen Anspruch von Wissenschaftlichkeit als Darstellung auch dann selbst ins Feld geführt und zitiert sogar ironisch, ja. Dass das bestimmte Bedingungen waren, unter denen der Autor, hat Marx dann mal in so einer Rezension sozusagen ein Fake von Besprechungen, den er aber selbst geschrieben hatte, damit das mal besprochen wird irgendwo, das Kapital 1, hat das dann so formuliert, vielleicht hat der Verfasser des Kapital bestimmten Zeitumständen Rechnung tragen müssen, dass das dann eben so eine Form erhielt. Das hat er dann eher, war eigentlich eine Art Selbstkritik von Marx. Das wird hier auch angeführt. Immer geht es um diese wissenschaftliche Darstellungsweise. Hier steht nochmal, die utopischen Sozialisten waren Gefangenen der Darstellungsweise der wissenschaftlichen Wahrheit und begreifen diese Wahrheit nach ihrem reinen abstrakten Bild. Das wollte ich hier nochmal auf den Tisch bringen, abschließend. Ja. Dass die Wissenschaft nicht ein Bild von einer Instanz, von einer Norm errichten kann, das würde das wäre nicht im Sinne der Aufhebung dieser wissenschaftlichen Entwicklung seit den Alten bis Hegel bis zur systemischen Wissenschaft der Logik, ja, wenn man das jetzt fortsetzen wollte und dieses Aufbrechen, dieses in die Praxis viel bewusster zurückführen, wissenschaftlicher Tätigkeit im Sinne dieser Aneignung von Wissenschaft, wie Marx das in dieser Fußnote hier kurz andeutet, im Sinne der Aneignung des General Intellect, Das würde auch das, jede Wissenschaftsgläubigkeit im traditionellen, auch linken Sinne begraben müssen, so. Oder würde damit. Der Anfang, wo du von Geschichte sprichst, da ist doch, wenn man es pointiert sagen will, die Geschichte ist unsere eigene Wissenschaft, allerdings in dem Sinn verstanden, dass es sowohl die Geschichte ist, die wir machen, wie die, die wir schreiben. Und das Schreiben ist im Grunde immer ein Beitrag zum Neuen machen. Also die Interpretation, die Marx zum Beispiel von der Kommune gibt, ist zugleich teilnehmende Beobachtung, während es geschieht, und zugleich Lehre, welche Fehler müsst ihr vermeiden, was bedeutet Diktatur des Proletariats jetzt nach eurer neuen Erkenntnis und Erfahrung. Da ist ja diese Einheit gegeben. Und in dem Augenblick kann natürlich Wissenschaft, so wie sie Marx versteht, sich nie so abschließen wie das gängige Ideal von Euklid, sagen wir mal. Im Euklid wäre es peinlich gewesen, wenn plötzlich ein fünfter Kegelschnitt aufgetreten wäre, nachdem er die Welt sozusagen abgeschnitten hat. Und da steckt doch das Nicht-Beendbare der marxischen Philosophie und Wissenschaft gegenüber dem normalen Wissenschaftsideal, was gerade das geschlossene System will. Also alle, wie man zum Beispiel die Elemente ins System gebracht hatte, war alles und so weiter, oder wenn man die Erde durchvermessen hatte. Und da ist so gerade der Praxisbezug eben in diesem Doppelsinn von Geschichte. Geschichte, die man macht, und Geschichte, die man schreibt. Und man schreibt sie, um sie weiterzumachen, und man im Machen versucht man sich die Lehren und die Erkenntnisse und die Erinnerungen des Geschriebenen zu verflüssigen und zu vergegenwärtigen. Ja, und jetzt wäre ja die Kritik, die situationistische Kritik hier bei dem Buch, dass das Schreiben, der Anspruch des Schreibens, nämlich die Form, Schreiben ist ja nichts als Form, in die das sublimiert wird quasi, diese gemachten Erfahrungen und all das, was damit einherging, dass es in Schrift sublimiert wird, dass dieser ungeheuer hohe Sublimierungsanspruch gegenüber dem, was die Situationisten dann so pauschal das Leben der Gesellschaft nennen, war übrigens dieser Ausdruck auch beim Lapicard plötzlich zu meiner Überraschung, ja, es geht immer ums gesellschaftliche Leben oder das geschichtliche Leben, und in deutscher Ideologie werden diese Termini verwandt. Es geht darum, das gesellschaftliche, geschichtliche Leben selber in den positiven Wissenschaften, aber in der Kohärenz aller Wissenschaften als Wissenschaft von der Geschichte zu, ja, darzustellen, so in schriftliche Form zu bringen, so, und den weiteren Diskursen in diesem Leben zur Verfügung zu stellen, so, und dass da diese schriftliche Form, das ist ja auch, was wir erleben, schlicht, darum geht es mir hier nur, das finde ich das Scharfsinnige daran, in einer Art Selbstkritik dieser revolutionären Theorie, dass die, ja, das ist ihm widerfahren, weil es gar nicht anders ging bei seinem Anspruch, dass in dieser Zeit das Mangel des revolutionären Kampfes des Proletariats seiner Epoche, wie es hier heißt, das musste sich in den Mangel in der marxischen Theorie selbst auswirken, und diese Schrift, das kann selbst zum Hindernis werden, das kann selbst erstarren und verdinglichen, und das ist ja auch nichts Neues, aber es wird hier so ganz scharf gesehen. Man legt wie so ein Röschen hinter seinen Dornenhecken. Ja, und die Schrift kann selbst, die hat viel, viel, viel, viel größere Auswirkungen, auf jeden Fall, diese Schrift, diese schriftliche Darstellung, diese schriftliche Form, als sie vielleicht will. Blockierende, sedimentierende, das ist selbst schon eine Erstarrung. Ich sage nichts gegen die Schrift und gegen die Verschriftlichung. Ich sehe das nur schärfer mit dieser Kritik, was damit einhergeht an Gefahren, wenn das nicht in anderen Formen. Das ist, ich meine, ich denke jetzt laut, aber das ist eben das, was die Situationisten dann später als die Notwendigkeit, dass die Klasse des Bewusstseins sich überhaupt nur organisieren kann als solche, zu einer solchen, aus dem vereinzelten Einzelnen, wenn die Arbeiterinnen zu lesen lernen. Und das ist ja das Umgehen mit dieser Schrift, mit dem Geschriebenen. Und dieses Überprüfen, Kritik, Selbsthilfe und diese Aneignung auch, dessen, was sich denen schon entfremdet hat, den Leuten. Mhm. Und das ist eigentlich alles, worauf das hinausläuft. Das ist das Postulat aus dem im benjaminschen Sinne jetzt auch, formuliert, diese Geschichtstheorie der SI ist ja Benjamin, halt aus der Gefahrenkonstellation der Jetztzeit heraus, ja, in den Kämpfen, in den Handgemengen lesen gelernt wird. Das heißt, dechiffriert wird, was da an verschütteten und an sedimentierten Erfahrungen der Geschichte herausgeholt werden kann, gerettet werden kann, so. Dieses Rettende vom Lesen. Das habe ich da im Auge bei dieser Kritik. So. Findest du das herangetragen oder? Nee, ich kann es jetzt im Augenblick nicht wollen. Dass man in der Schrift erstarren kann, das ist unbestreitbar. Das ist ja von Plato die große Kritik an der Schrift, wo Plato im Grunde schon die Schrift kritisiert. Mhm. Das wird ein Erstarren, statt dass das lebendige Erinnern und die Tradition weitergeht. Nein, ich hätte noch eine ganz andere Frage zum Abschluss. Mit deinem, du sagst immer, ja, Wissenschaft setzt eine gewisse Affektsuspendierung voraus. Ja. Aber hast du nicht damit das asketische Ideal von den eingezogenen Backen vom Wissenschaftler, der sich nicht hören lässt? Nämlich zur fröhlichen Wissenschaft gehört mir bei mir, dass das Denken selber ein Affekt ist. Also was beim Galilei heißt, Denken der größte und kostenloseste Genuss der Menschheit. Oder guck dir mal der dicke Alfred Schmidt an. Dem hat man doch deutlich angesehen, wie er schmunzelt beim Reden. Da der Feuerbach Schmidt und so, der jetzt glaubt noch umgeistert. Und also ich finde, es müsste doch möglich sein, dass man dem Denken selber einen Genuss zuschreibt. Das schon. Aber wie bei jeder Arbeit. Ja, nämlich bei jeder Arbeit. Affektverzicht, das hört sich wirklich ein bisschen so an, so, ich bin der Gelehrte, was man früher oft gesagt hat, wie heißt Ihre Braut? Meine Braut heißt die Wissenschaft. Weißt du, Fritz, ich habe für nichts anderes gesagt, das war was ganz Geläufiges, selbst noch in meine jungen Jahre, sodass also mit den Wissenschaftler zugleich eben der Backeneinzieher und Rotnäsler und Triefäugler verbunden war, der im Grunde der bösen Welt erfolgt ist und am liebsten das Klosterleben in zwischen Büchern führt. Und das sehe ich, ist zwar aber bei mir, Gott sei Dank geklagt, auch stark vorhanden, aber ich sehe es nicht als egal an. Habt ihr es Antwort oder sonst antworte ich? Also, ich will euch nicht so einen Dialog da. Ja. Aber. Nee, ich würde sagen, dass, also, also ich würde jetzt auch sagen, der Begriff ist natürlich so ein bisschen, geht so sehr in eine Richtung, finde ich, mit der, wie war es, Affekt, Affektsuspendierung. Das ist sozusagen die urwissenschaftliche Haltung, ja. Wie bei der Arbeit, die der Triebaufschub, so ist das, das hat Lukács, später Lukács, ne? Affektsuspension, Subjekt, das ist eine Bedingung für jede theoretische Komponente von Praxis und damit dann auch Wissenschaft, also besonders hohe, bewusste, theoretische Arbeit. Wobei, also der Gedanke, den ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass ja zwischen den beiden, was ihr jetzt gesagt habt, ja noch ein drittes gibt, sozusagen, also nämlich, dass der Affekt nicht suffiert, sondern verformt, also sublimiert eigentlich. Also, dass die wissenschaftliche Arbeit eben das Leidenschaftliche ist, aber daran hängt, dass stattdessen etwas wegfällt, also dass egal was das jetzt ist, ob das das Liebesleben ist oder die Freizeit oder sonstiges Vergnügen oder ob irgendeiner, der sich viel mit Theorie beschäftigt hat, ein bisschen narrisch wird oder was auch immer. Also, also du siehst es als unvermeidliches Leiden, aber nicht als egal an, wenn ich dich jetzt recht verstehe. Ich würde sagen, also das, was ich hauptsächlich sagen wollte, war, es gibt einfach noch die andere Variante. Also weil tatsächlich bei Affektsuspension fallen mir tatsächlich nur die eingefallenen Backen ein und verknöcherten über den Bücher sitzenden. Da gänzlich in ihrer Wissenschaft verschwinden. Und das, was ich meinte mit der die eigene Wissenschaft zur Leidenschaft machen, darunter würde ich dann schon was anderes verstehen. Also dann, das würde schon heißen, das ist schon dann eine Vermählung mit dem Leben selbst. Dann, also ist es zwar diese Wissenschaft, aber eben nicht als so eine Briefmarkensammelei im stillen Kämmerlein. Klar ist natürlich, ich kann überhaupt nichts über das Kapitalisten schreiben, wenn ich einfache Stinkwut habe und Scheißkapitalisten und so schreiben wollte. Damit sage ich nichts, was ein Geber andere auch schon empfindet. Also insofern gibt es natürlich Triebaufschub, als ich mich vorher über jemanden geärgert habe und so, dann will ich ans Leder gucken, mal doch mal, was der getreten hat und so weiter. Aber in der Zeit habe ich immer noch meine Wut. Die ist halt ein langfristiger Antrieb geworden. Aber das ist doch nur, da wirst du doch sofort zustimmen, dass alle, wie nenne ich das, Erkenntnismodell, also Bewusstseinsaktivitäten, Formen, also religiöses Bewusstsein und Alltagsbewusstsein und eben auch und künstlerisches, ästhetisches und eben demgegenüber, dass, also dass die alle im Unterschied zu dem wissenschaftlichen Bewusstsein in actu, wenn sie sich als Bewusstsein darstellen, formen, ja, also niederschlagen in Kunstobjektivationen oder in Glaubensobjektivationen, sage ich erstmal so, ja, Glaubensakte oder in Alltagshandel, in direkte Resultate, die erzielt werden müssen, damit es auch alles klappt, damit man auf die Reihe kriegt, oder eben bei, was hatte ich zuletzt genannt, was fehlt noch, dass sie alle in actu, in ihrer Objektivierung halt sich vom wissenschaftlichen Bewusstsein und dadurch unterscheiden, dass sie nicht in diesem Maße, nicht in diesem entscheidenden Maße die Affekte suspendieren müssen, nämlich um den Blick auf das an sich unabhängig von ihrer unmittelbaren Interessenslage her sich bewegende, um diesen Blick überhaupt zustande zu bringen, um diesen Blick überhaupt auszubilden, zu trainieren sozusagen. Das ist der Unterschied vom wissenschaftlichen Denken. Das war immer und muss auch total von sich, seiner unmittelbaren Interessiertheit absehen können, im hohen Ausmaß für lange Zeit, um rauszukriegen, und das gilt genauso für geschichtlich, gesellschaftliche Sachen, und gerade bei geschichtlichen ist es ja, dass die Furien der Leidenschaften und die Interessiertheit allzu schnell durchschlägt, bei links und rechts, das hat ja Marx auch immer wieder betont, ja, und er musste sich auch total zügeln bei der eigenen Schreibe, und das kam dann irgendwie, spritzte dann so raus, er sagte, die Grundrisse sind nicht lesbar, sie sind nicht geeignet als wissenschaftliche Prosa, weil sie mit Gift und Galle und mit kaputter Leber geschrieben worden sind, ja, und so, das merkt man auch, und mit Karbunkeln, ja, geschrieben worden sind, das heißt, diese psychosomatischen, das ging irgendwo raus, und es musste gebändigt werden, ja, bis das ein artistisches Ganze ist in der Darstellung, ist das der geschichtlichen Realität weitestgehend wissenschaftlich entspricht. Während das bei künstlerischen Sublimierung so nicht ist. Da müssen gerade die Affekte ins Spiel kommen. Also, oder bei Glaubensakten und ähnlichen Objektivationen ist es so nicht gefordert. Ja? Du darfst als bei wissenschaftlicher Arbeit nichts glauben. Und also diese Binsenweisheit will ich gerade noch mal vor Augen führen. Das ist ein Fürwahrhalten. Glauben ist eine unsichere Form von ungesicherter Wahrheitsannahme. Ich denke, Glauben geht immer mit, ich nenne Glauben einfach sozusagen das Wishful Thinking schlechthin. Glauben, ich will glauben, ich will etwas glauben. Ich bin in Not und ich bin in der schlechthinigen Abhängigkeit, wie das Kierkegaard nennt, die Ursituation des Glaubens. Und aus diesem Affekt heraus, aus Furcht und Hoffnung heraus, um bei Kierkegaard zu bleiben, da greife ich zum Glauben. Weswegen das ja auch eben ja, mit einer Droge vergleichbar ist. Nur zum Beispiel, das ist alles sehr klotzig. Und du könntest alle diese Sphären dir vornehmen, aber du hast keine so hochgespannte Anforderung an die Affektesuspension und den Triebaufschub, vor allem eben die Interessens, Absehen von eigenen Interessen, der eigenen Interessiertheit, wie bei wissenschaftlicher Tätigkeit finden. Und am plausibelsten ist das gerade bei geschichtlicher, also Wissenschaft von der Geschichte eben. Wie bewertest du geschichtliche Vorgänge, wo du eigentlich involviert bist? Und auch, ich denke, Benjamin würde auch mit dem Blick der Jetztzeit in der Gefahr, musst du ja auch von allem absehen, was nicht der Wirklichkeit entspricht, um den Ausweg zu erblicken. Das ist ja genau der höchste Moment. Naja, worauf ich raus will, ist eigentlich wieder was Schlichteres, dass natürlich die großen Wissenschaftler wirklich die ganze Zeit an ihre Probleme gedacht haben. Zum Beispiel in dem Roman kommt sehr witzig, mitten in der Hochzeitsnacht springt Gauss aus dem Bett und schreibt im Dunkel seine Formel nieder, weil er sie sonst sofort vergessen hätte. Und seine Braut Johanna liegt seufzend da und nun sagt, naja. Und es ist ja so, dass natürlich die ganze Zeit ist das eben ein Lebensbedürfnis, das rauszukriegen, weil selber Libido besetzt ist, um es mal freudianisch auszudrücken. Und die andere Wissenschaftstradition ist ja gerade die platonische, wo praktisch nicht so sehr die Schrift im Vordergrund, sondern das ewige Gespräch zwischen Liebenden und Geliebten das weiterführt. Da ist ja tatsächlich, obwohl Plato der größte Antisinnlichkeitsfanatiker war, ist zugleich eine affektive Begleitung des Denkens zwingend vorausgesetzt. Und ohne die geht es nämlich noch weniger. Also ich gebe zu, dass der unmittelbare Hasseffekt muss... Mit Suspension ist aber doch nicht die völlige Ausschaltung gemeint, sondern eben das, was Sublimierung, deswegen fand ich das natürlich genau das richtige Wort. Suspension, wenn Lukács sagt, die Affekte Suspension, ich gebe ja hier nur Lukács Ästhetik und zur Monologie des wirtschaftlichen Seins wieder, ja, wie ich das halt gelernt, brav gelernt habe, so und wie mir das plausibel war und will das aber auch mal in Frage stellen lassen, das ist so eine Kritik von der SI, diesen Wissenschaftsethos halt, weil ich ja derjenige war, der bei den Diskussionen Theorie Praxis lokal immer sagt, nein, das Kriterium muss wissenschaftlicher Kommunismus sein, nichts drunter und nichts drüber sozusagen. Und was diesen Anspruch sich noch nicht mal stellt, das ist Tusch und linkes Blabla und nicht praxiskompatibel sozusagen in the long run. Und deswegen will ich das natürlich jetzt auch mal zur Disposition stellen bei der Gelegenheit. Ne? Deswegen klebe ich so an diesem Lukács-Modell und will das gerne mal jetzt in Frage stellen lassen von de Bord, die ja einfach ein ganz andere, die eben nicht solche Staatsprofessoren wie der Lukács waren oder sonst diese ganzen Marxisten und so, sondern die dann eben gesagt haben, Lukács hat sehr gute Arbeit geleistet, aber er hat dann letzten Endes immer diesen Kreuzesbruch. Er hat dann sozusagen Scheuermann-Buckel bekommen, weil er das immer auf die falschen Gegenstände angewandt hat. Die Partei, die Organisation des Proletariats im Werden, das hat er dann auf den Gegenstand der bolschewikischen Partei, wie sie gegenstand, angewandt und das war der falsche Gegenstand. Und da stimmte es dann nicht, da wurde es dann verlogen und so. Das ist immer ihre Kritik an Lukács, wo eben diese Staatsabhängigkeit noch in dem wissenschaftlichen Geschäft, wie Hegel gesagt hätte, selbst noch durchschlägt. Und so auch die äußeren Bedingungen, unter denen der arme Marx das machen musste. Ich will nur hinzufügen, als nachgeschobene Antwort zu dem, was du vorhin gesagt hattest, mit dieser Eros, der Wissenschaft, mit der fröhlichen Wissenschaft und so. Ich denke, dass Marx das auch, wenn er diese Dante-Formel an Eingang von zur Kritik der politischen Ökonomie stellt, dass die Hölle, tretet in die Hölle ein, lasst alle Hoffnung fahren, macht euch auf was gefasst, ja, auf ein Inferno gefasst. So wie Dante, der sich dann von Vergil da durchführen lässt und durch alle Kreise und Spiralen und so und der Straße zum Schaft gibt und dass man die steilen Pfade, also dieser schmerzensreiche Weg, dieses Martyrium, ja, sozusagen fast schon, das ist die eine Dimension, ohne die wissenschaftliche Anstrengung für jedes Individuum überhaupt nicht zu haben, also wissenschaftliche Einblicke nicht zu haben sind. Zugleich schließt es aber überhaupt nicht diesen Eros aus. Und diese Anteile von Lust-Unlust, also diese Lust-Unlust-Anteile, die werden nach Freud und nach Leuten, den linken Psychoanalytikern wie Siegfried Bernfeld und einigen anderen aus dem Fähnischen Kreis, wie Barbara Lantosch, die sich mit Arbeit, mit Sublimierung beschäftigt haben. Ich sage, das haben es ein riesen Forschungsgebiet, was Sublimierung eigentlich heißt, weil es letzten Endes von jedem Individuum auf besondere Weise gelöst werden muss. Das ist die Mischung der und Entmischung, die Regulierung der Lust-Unlust-Anteile in der Arbeit, in der Praxis. Und das gilt in besonderem Maße für die Strenge, sozusagen, die sich die wissenschaftliche Praxis auferlegen muss. Eine große Unlust ist damit verbunden, durch diese besondere Affekte- und Interessenssuspendierung, die Lukács so betont, aber dadurch auch gleich, das betont Lukács genauso, ebenbürtig dem ästhetischen, er setzt nur die ästhetische Praxis und die wissenschaftliche Praxis, die setzt er ebenbürtig. Das sind die beiden, sind einander ebenbürtig, sind beide auf Augenhöhe so. Religiöse und Alltagspraxis sind zwar wichtig, so vor allem die Alltagspraxis, durch die alles hindurchgeht, wo sich alles drin erweisen muss, aber sie hat nicht diese Würde, sozusagen nicht den Adel von wissenschaftlicher und ästhetischer Bewusstseinsbildung und Erkenntnis. Das ist so dieses Lukács'sche Modell, auf dem ich da hänge, ja. Und so leuchtet mir aber nach wie vor ein, dass die Lust-Unlust-Anteile in ihrer Proportionalität, die werden in einer besonders strengen, aber auch in einer besonders, will man sagen, befriedigenden Weise, wenn das glückt, in der wissenschaftlichen Praxis kriegt man das hin. Und das ist ein Hochmaß von Sublimierung, das da abgefordert wird. Was es ja auch so schwierig macht, dass die große Masse der Menschen, die gar nicht das Privileg haben, nicht Zeit und Raum haben oder sowas und auch nicht die Ausbildung haben, dieses Training, ja, und das jetzt zu mystifizieren. Und auch in der Popularisierung geht es nicht so einfach. Ich muss die ganze Zeit dran denken, also dass dauert die Idee, das zu parallelisieren mit anderer Arbeit. Also ich denke jetzt dauernd an mein Handwerken. Also was für mich bei dem, wie ich mich mit Theorie beschäftige, immer ganz zentral ist, sozusagen ungefragt, also da habe ich dann keine Schwierigkeit wie mit dem Begriff Wissenschaft, was du jetzt auch nicht ganz explizit in den Mittelpunkt gestellt hast, Anstrengung des Begriffs, Arbeit des Begriffs. Also das ist kein Vergnügen, das ist Anstrengung. Das kostet Mühe, das kostet Konzentration, es gibt kein Versprechen am Ende. Das Sauerste, was es gibt, Herr Tegel. Das Sauerste, was es gibt. Und gleichzeitig aber auch nicht. Sondern es ist auch durchaus das Vergnügen daran, also dass darin etwas zu erreichen, also da gibt es dann was zu erreichen, es gibt darin Befriedigung, weiterzukommen. Ein neuer Horizont von dem Begriff hat sich aufgetan, damit kann ich an einem anderen Begriff auch was arbeiten, ein anderes Buch wird mir plötzlich zugänglich und so weiter. Und also deswegen zunächst kommt mir vor, dass mit der Affektsuspension, also das, was mir daran so falsch scheint, ist vor allen Dingen, es klingt so sehr nach total, also die Affekte müssen ausgestellt werden und das stimmt nicht, sondern es muss ein ganzer Satz Affekte zurückgestellt oder ausgestellt werden und das ist tatsächlich so ähnlich wie auf Arbeit gehen. Also auf Arbeit gehen ist nicht was freiwillig stattfindet. Also meine Arbeit passt jetzt halt besonders gut für den Vergleich, weil ich die ja in normalen Zuständen hoch befriedigend finde. Also schlichte handwerkliche Arbeit, also welche mit nur begrenzter Anwendung von abstrakten Überlegungen. Also hauptsächlich benutze ich meinen Körper für die Arbeit. Dadurch, dass es wenig Stunden sind, ist es wenig anstrengend und wenig frustrierend und wenig Restleben wegnehmend. Aber, also ich kann sagen, eigentlich ist das eine befriedigende Arbeit. Ich mache es lieber, als es nicht zu machen. Es ist sehr gut für mein Leben eigentlich. Und trotzdem weiß ich genau, wenn ich nicht müsste, also wenn ich ansonsten keine hätte mit meiner Ernährung und sonst mit dem, was ich so brauche fürs Leben, mit meiner Reproduktion, dann wäre es doch sehr fraglich, ob ich da hingehen würde. Also auf genau die gleiche Arbeit. Ich wüsste, also natürlich gehört bei dem Gedanken, es wäre jetzt Kommunismus, dann wäre das auch nicht die gleiche Arbeit. Also dann würde die nicht so funktionieren, dann hätte ich eben da mehr zu sagen. Aber trotzdem diese abstrakte Zwischenüberlegung, ich müsste nicht, also hätte jetzt Geld irgendwoher zum Beispiel oder jemand wird mir immer Essen schenken und Klamotten. Und obwohl ich doch weiß, es macht mir Vergnügen, würde ich vermutlich nicht hingehen. Und so ähnlich ist es doch auch dann mit der Theorie. Also nicht nur, weil irgendein zum Beispiel Fabrikarbeiter keine Zeit mehr hat, keine Energie mehr hat, was natürlich absolut gilt. Also nach 8 Stunden weiß ich nicht, wie man das hinkriegen soll. Aber nicht nur das, sondern das, was er dann danach machen müsste, diese Anstrengung müsste dann ja auch noch freiwillig stattfinden. Also sozusagen ohne, also der Gewinn sozusagen, schon wenn das Wollen da ist, ich will damit fürchterlich viel begreifen oder gar die Revolution machen, ist doch gleich klar, sobald das gut macht eigentlich, muss ihm auch klar sein, der Gewinn ist jetzt unsicher. Also ich tue jetzt nicht wie bei einer Lehre oder bei einer Funktion so viele Wochen hinsetzen und dann bin ich ein Grad weiter oder so, sondern ich mache das und ich kann es Jahre machen, ich kann es Jahrzehnte machen und ich weiß überhaupt nicht, was am Ende bei rauskommt. Also dann. Aber wie erklärt man dann, dass zum Beispiel so viele sich vor ihrer Pensionierung fürchten und da krampfhaft dran festhalten oder die Alterchen, die vollkommen ungezwungen und sogar Geld zahlen, an die Uni gehen und da nochmal zu studieren anfangen. Für die muss es, du musst ja auch Wissenschaft als das Rezeptive sehen, für die muss es doch eine Art Genuss sein. Ja, für mich ist das Wissenschaft, also bei mir ist nur das Rezeptive das Genussvolle. Und der Eros besteht wirklich für mich, oder ich kenne den nur des Wissenschaftlichen, nur in der Rezeption, als Rezeptiver sozusagen. Ich kriege es ja kaum hin, mal irgendwas zu schreiben, wo ich sage, also, wenn ich sage, das ist jetzt wissenschaftlich, es gibt überhaupt nichts, was ich geschrieben mal hätte, wo ich sage, das ist jetzt wissenschaftlich oder so, würde ich mir nicht anmaßen. Also überhaupt eine ganz andere Vorstellung. Ja. Dann müsste ich genau das tun, was wenigstens der Mittelstraß verlangt. Ich muss Normen, Gründungen geben und so, das mache ich ja gar nicht. bei was ich schreibe. Ich schreibe so drauf los, essayistisch. Ich sage immer, das ist eine Essayistik. Ja, ja. Aber das ist ja kein Einwand. Ich wollte nur drei Sachen, dann müssen wir gleich mal abbrechen. Die Produktion ist harter Schweiß. Erstens, Schreibeform. Von Montaigne über Lichtenberg bis Nietzsche gab es ja auch gerade die nicht systematische Schreibweise, ja. Die einfachste. Mhm. Also es ist ja das Wesen von Aphorismus und so. Und trotzdem ist in Lichtenberg und in Montaigne ist mindestens so viel wie in Descartes. Wissenschaftlichkeit? Ja. Der Lichtenberg war ja gelernter Wissenschaftler, wie du weißt. Ja, aber also diese Eigenschaft hat er nicht Hogarths Stiche interpretiert oder seine Aphorismen geschrieben. Oder bitte, dieser Aphorismus und Erde ist vielleicht ein Weibchen. Hängt mit folgenden Überlegungen zusammen, damals wurde gerade die magnetisch-elektrischen Doppelspannungen, die zum Teil interpretiert wurde als Mann-Weib. Spannung. Das war also eine wissenschaftliche Erklärung mit dem ganzen tierischen Magnetismus und so weiter. Und es ist zugleich eine wissenschaftliche Überlegung, unsere Erde ist vielleicht ein Weibchen, die natürlich auch was Lustiges, weil man sofort fragt, wer ist das Männchen dazu und was für Wallungen hat die und so weiter. Das ist eine. Zweite, die ganze Rede vom Begehren. Man begehrt Wahrheit. Das ist ja aristotelisch. Pantes anthropoi aidena horeikentai physei. Steht in Freiburg zur Verfügung von den späteren Lehrern. Alle Menschen begehren von Natur aus nach Erkenntnis. Und mir ist wirklich 40 Lehrerjahre lang gelungen, diesen Glauben festzuhalten. Und immer wieder welche zu erwischen, die es wirklich begehrt haben. Das heißt, die Wahrheit ist doch streng genommen psychisch gesehen das Begehren nach einer Dauer, die unsere Hinfälligkeit überdauert. Ja. Zugleich liegt darin natürlich der größte Druck, weil ich dann die Wahrheit als Besitz auffassen würde. Ich müsste also das Kunststück fertig bringen, begehrend, aber affektiv begehrend, die Wahrheit zu suchen, als Garant sozusagen meines Überlebens und zugleich zu erkennen, dass das nur eine Flaschenpost ist, die ich anderen weitergebe. Also was Benjamin mal im Kafka-Aufsatz sagt, das Kunststück, die Wahrheit aufzugeben, um ihre Tradierbarkeit willen. Also ich erkenne es nicht, aber ich kann erkenne, dass ich was sozusagen ein Problem geschnürt habe, was ich anderen weitergebe. Ja. Und mit diesem Begehren, da gerade in Foucault und so weiter und Derrida und wer noch alles begehren, ist doch Affekt meint, wenn es überhaupt einen Sinn haben soll. Ich habe zwar bei Bini nicht verstanden, was das kommunistische Begehren und Begehren des Kommunismus ist, aber wenn das Wort einen Sinn hat, heißt genau das, was bei Aristoteles sagt, Oregesai. Das ist Orecha, Appetit, sie ist noch im griechischen Restaurant auf den Servietten stehen. Aber bei Lukács kann ich nur sagen, ich habe übrigens nie, ich bin da erschrocken jetzt, dass du sagst, dass Affekte und Begehren können begrifflich doch nur ziemlich identisch sein, bin ich erschrocken, weil ich habe es vollkommen unabhängig voneinander immer gehört und benutzt. Bei Lukács ist es so, er geht von Spinozas Affektenlehre aus, der Ethik Spinozas, und findet das so genial. Dann zum Beispiel eben Furcht und Hoffnung, die größten Menschenfeinde, ja, wie Goethe dann in Faust 2 schreibt und so. Das ist dann so die Pole, und die Affektenlehre gibt, und ist sehr nah an Pavlov, das gibt uns eben die Möglichkeit, uns nicht beuteln zu lassen von Furcht und Hoffnung beispielsweise, sondern die Erkenntnis anzuwenden in der Selbstregulierung. Ich bin die ganze Zeit übrigens, das habe, ohne es gesagt zu haben, an dieser Sorge ums Selbst von Foucault dran, ja, mit dieser ganzen Fragestellung. Und dies ist nicht umsonst immer, also war das auch konvergiert, dass du eben dich regulieren kannst, das heißt sublimatorisch regulieren kannst, Lust-Unlust-Anteile, diese Extreme, indem du jetzt den einen Affekt gegen den anderen einsetzt. Also gegen Furcht, der bist du ausgeliefert, wenn du nicht die Hoffnung, ein Quäntchen, will ich mal so sagen, triebenergetisch sozusagen, Hoffnung dagegen mobilisierst und umgekehrt. Und so musst du das mit allen Affekten versuchen zu machen. Dann kannst du sozusagen stoischerweise in unserer Zeit werden. Das ist so Lukács Ideal. In den Turbulenzen der Klassenkämpfe des 20. Jahrhunderts. Ja, sonst gehst du kaputt. Dann gehst du kaputt. Das ist ja auch seine Erfahrung. Die ganze Stoa-Vergleiche mit Lenin sind so lustig. Guck mal, ja. Marc Aurel war Stoiker, der hat mit Mühe und Not römische Reich zusammengehalten und etwas gequält darüber geschrieben. Oder der Epiktet als Sklave war Stoiker, der hat einen Genuss davon gehabt, weil er als Sklave natürlich wenigstens dadurch sicher kompensiert. Eine richtige Sklavenphilosophie hat er. Ja, aber wie gesagt, was ist für den Vorwärtssturm Lenin? Das Stoische. Nach der Logik hätte man ja auch das nicht das römische Reich gesagt. Sichern müssen, sondern sagen müssen, ob er nicht noch China. Also, langsam. Ich will damit sagen, das Stoische ist wirklich so eine Art von Kräfteregulierung, wie das Epikureische ganz nebenbei auch. Aber das wäre zur Erklärung von Lenin nicht ausreichend, weil es nämlich, wie gesagt, wesentlich regulatorisch und damit konservierend ist und nicht ausgreifend. Das ist da noch nicht gesagt. Lenin hat genau gezügelt bei Suspension von bloßen Willen und den Affekten, mit denen der beladen ist. Er hat zum Beispiel die ganze Zeit gegen seine Partei gekämpft und sich da durchgesetzt, hat da sehr viel mobilisiert an Affekten, was man ja auch dann so lesen kann, wie sein Stil, ne? Und hat also bis Schaum vor den Mund gekriegt hat er diejenigen, die diesen Aufstand nicht machen wollten oder ihn verschieben wollten. Aber gleichzeitig hat er aber auch gegen putschistische und andere Tendenzen, das ist jetzt die Legende von Lenin, das stilisierte Lenin, aber hat sozusagen immer in sehr kühl dem Realitätsprinzip, freudianisch gesprochen, dem Realitätsprinzip gehorchen können, in einer bestimmten konkreten Situation. Und zwar also mehr als andere, die in dieser Situation die Nerven verloren haben und falsch gehandelt haben, weil sie Furcht oder Hoffnung etwa folgten und dem Realitätsprinzip nicht genügten. Das wäre so das würde man in vielen Situationen bei Lenin, und darauf beruht Lenins Legende auch zu Recht. Da könntest du jetzt andere historische Persönlichkeiten nehmen, an denen Lukas das dann festmacht im Entfremdungskapitel, ja. Jesus und Simon Weil und alle möglichen Leute, die über Jahrhunderte und Jahrtausende und unter Umständen eine Wirkungsmacht durch ihr Bild hatten, ihr Nachbild, ja, weil sie die Affekte gut zügeln konnten, sodass die auch sich in Massenaktionen umsetzen konnten. So. Und das wäre ungefähr diese. Aber das stoische Lebensideal ist doch diese berühmte Ataraxia, die Unerschütterlichkeit, also equis, rebus artuis equamentem semper servare. Man soll in schlimmen Zeiten den ausgeglichenen Geist bewahren. Und das ist doch eine Art Nothilfe, aber nichts Vorwärtsdrängendes. Ja, aber das ist doch in der Geschichte, in der Klassengesellschaften immer gegeben, dass du die innere und äußere Seelenruhe, die Ataraxia, irgendwie versuchen musst herzustellen, sonst gehst du unter, sonst gehst du kaputt. Aber da könnte doch ein wirklich du kannst nicht Subjekt stoischer Lenin könnte doch sagen, was hetze ich die Leute auf zu einer Revolution, wo es ihnen vielleicht gar nicht sofort besser geht, sondern schlechter, wenn doch jeder nur seine Seelenruhe bewahren würde in unglücklichen Zuständen, dann hätte er das optimale Glück für sich erreicht. Das wäre für mich der stoische Lehrsatz, der daraus folgt. Du denkst ja als Stoiker nicht nur für dich, sondern auch für andere mit. Und da kommen immer solche homöostatischen Gleichzustände, wo du nicht über den Augenblick raus sollst, sondern möglichst sage so, heute ist ein guter Tag und so weiter. Und diese Zusammenstellung von Jesus, wer war es noch, Simon Weil, Lenin, so ein, wem auch immer, das ist schon verblüffend. Passieren lässt. Ja, das hat ihn interessiert. Ja. Wieso können solche Persönlichkeiten, die eine bestimmte Affekte-Regulierung gelebt haben, wieso konnten die darüber eine derartige Langzeitwirkung auf Massen von Menschen in der Geschichte entfalten? Das interessiert ihn. Und zwar... Aber allerdings bewundern wir ja an Jesus weniger seine Affekte-Regulierung, weil ich gar nichts darüber weiß, sondern die Lehre. Nein, das Bild, das von diesem, ob der nun so existiert hat als historische Persönlichkeit, ist relativ gleichgültig. Ja, ja, das als ein ist klar. Modell von Affekte, aber ich Regulierung. Meine, dass ich kreuzige lasse jetzt. Als ja, ich war auch nicht entzückt, als ich das bei dem späten Lukács gelesen habe. Habe gedacht, wäre der jetzt auch noch fromm oder so. Und das nicht, aber es das ist meiner Meinung nach eine falsche Herleitung, dass unsere Jesus-Verehrung und unsere Lenin-Verehrung aus dem selben Quell sich speisen. Wo ich bei beide ganz nebenbei den Stoikern erzähle. Nein, es hat beides ist sehr Interdum, religionsnah, würde ich mal sagen. Interdum dormitat bonus Lukács. Manchmal schläft auch der gute Lukács zwischendurch bei seinen vielen tausend Seiten. Ja, das ich erlaube mir jetzt einen ganz sorgischen Gedanken, auch Lukács hat nicht immer recht. Nee. Verstehe, dass ich wir gehen davon aus, so Abwandlung des jüdischen dieser jüdischen, wo der Vater seinen Sohn in New York nimmt und sagt, hör mal, was sie da in der Schule erzählen und so, von Gott und so. Es gibt nur einen Gott und wir glauben nicht an ihn. Und so muss man das mit Marx auch sozusagen ab, das wandle ich das für Marx ab, ja. Und von, damit ist das für mich erledigt, dieser Einwurf. Aber die, diese Anstrengung, die Lukács da macht, wie kann ein Höchstmaß von Selbstregulierung in den Klassenkämpfen abstrahlen und wie ist das möglich, dass die Leute auch gerade im religiösen Sinne an sowas kleben und immer wieder sowas versuchen zu, ja, also ihr Selbst und ihre Selbstbilder auf sowas zu projizieren auch. Das ist ja das Problem der Religiosität. Er beschäftigt sich ja mit der religiösen Entfremdung auch weitgehend. Mhm. Und wie kann das aber auch emanzipatorisch umschlagen oder wie kann das aufgehoben werden emanzipatorisch in den Klassenkämpfen? Das ist eigentlich die Fragestellung für ihn. Und da geht es darum, wie kann sozusagen eine Affekteregulierung von den Leuten selber übernommen werden, oder kultiviert werden, so dass das im Massenmaßstab einfach einen Zivilisationssprung, einen kommunistischen Zivilisationssprung ermöglicht. Es geht um die Angst, um die Fähigkeit, Klassenkämpfe zu führen, aus der Entfremdung des modernen Kapitalismus heraus, der eben diese Affekte in verschiedenster Weise sowohl im Sinne von Partikularität, von Stimulieren der Partikularität hervortreibt und denken wir nur an das, was Marcuse repressive Sublimierung bezeichnet hat, ja, und er wollte leugnen, dass er damit etwas wirklich im Massenmaßstab sich entwickelndes auch begrifflich angedeutet hat, und auf der anderen Seite eben die Unterdrückung der Affekte, was in den Teams läuft, was in der Selbstzurichtung in der kapitalistischen in der Lohnarbeit läuft und so. Das ist ja alles eine ungeheure repressive Selbstregulierung. Und diese ist im Grunde die psychoanalytische Richtung der Freudschen Linken, die Lukács da auf seine Weise einschlägt. Und da geht es immer um die, und der versucht es halt mit der spinozistischen Effektenlehre irgendwie hinzukriegen. Gut, in dem Punkt wird man es halt wohl nicht mehr hinkriegen. Also wenn es noch im Jahr noch ein IFI gibt und wieder geht eine Universitätswoche, dann werde ich mir vornehmen, wie sein Wissenschaftlerbiografie zu lesen, um mal zu sehen, wie die selber darstellen. Mhm. Da werde ich dir viele zum Beispiel vom Heisenberg erteilen und das Ganze und so weiter. Also die alle schreiben es so, als wäre die Neugier in ihnen wirklich eine Gier gewesen. Leugnet ja niemand. Ja, ist ein Effekt, wie du sehr gut weißt. Es kommt darauf an, den mit dem Gegenextrem so zu vermitteln, dass das... Was ist das Gegenextrem von dir? Langeweile, oder? Ja, die schlechte Routine und dass du halt einen Job machst und dass du es unlustvoll machst und dass du es vielleicht sogar sadistisch in Schreibtischtätermanier machst. Da gibt es ja auch viele Beispiele dafür im letzten Jahrhundert. Also das... scheint mir schon aktuell. Stehe Aussicht, dass es ja noch ein IFI gibt. Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Okay.